Herzlich willkommen zu unserem Glory Life Intensivabend. Ich freue mich schon ganz unbändig. Freut euch auch. Was erwartest du heute? Erwartest du, voll abgefüllt zu werden heute? Also ich erwarte das. Ja, bis zum Anschlag. Ja, wir sind ja voll. Weißt du, du bist voll. Du bist voll davon. Voll Heiligen Geist bist du. Aber irgendwie erwarte ich noch mehr, geht es euch auch so. Ich erwarte noch mehr, weißt du, mehr der Freude, ja, mehr der Stärke, mehr der Kraft, mehr von seiner Gegenwart. Weil Gott ist ja da, wir haben ja Gottesdienst, wir haben Präsenz, Gottesdienst. Gott ist da, weißt du. Und wenn Gott da ist, dann bleibt nicht mehr alles so wie vorher. Es ändert sich, weißt du, es wird übernatürlich. Ja, es wird übernatürlich. Die Kraft ist da, das Feuer ist da, er macht alles neu. Erwartest du heute vollkommen neu zu werden? Ja, das Alte rausgeht und das Neue reinkommt. Ja, dass du ein neues Bewusstsein hast. Jesus in mir, ja. Ah, seine Herrlichkeit in mir, um dich herum, weißt du, du hast eine Aura. Ja, wir sind nicht esoterisch, aber wir haben eine Aura, eine Herrlichkeitsaura, die reicht schon ein paar Meter, ja, von da bis zur Kamera vielleicht, ich weiß nicht, wie lange deine reicht oder wie weit, aber die zieht Kreise, deine Herrlichkeit, ihr da oben übrigens auch, ja, die zieht Kreise, ja. Sie zieht Kreise, ja. Ja. Hier steht in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Sag mal, er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen. Weißt du, wir rufen heute Freilassung aus. Du kannst ja auch selber Freilassung ausrufen, ja. Du rufst deinen Nachbarn Freilassung aus und du rufst dir Freilassung aus, ja. Ja, dass sich alles verändert. Dass sich alles verändert, weißt du, dass wo Mutlosigkeit ist, dass Kühnheit kommt, ja. Wo die Flammen nur so ein bisschen glimmen, dass Feuer kommt. Ja, das ist Freilassen. Du bist losgelassen auf die Welt. Losgelassen, voller Feuer. Ja. Auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Weißt du, wir machen die Kerker heute auf. Ja. Wie werden die Kerker aufgemacht? Durch sein Wort. Durch sein Wort und durch seine Kraft und durch seine Gnade. Der Pastor hat es gepredigt am Sonntag. Übrigens schöne Grüße von Pastor Georg und Irina an alle und auch an euch am Livestream. Herzlich willkommen heute Abend zu unserem Intensivabend. Ja. Ich will, dass ihr heute Abend alles erwartet, weißt du, alles übernatürlich, weil das Natürliche können wir erwarten, dass wir natürliche Gemeinschaft haben, dass wir uns alle lieb haben, das ist alles schön, aber ich erwarte das Übernatürliche, das heißt Kraftwirkung, ja, Wunder, Zeichen, ja, Fülle, Freude. Ich habe Freude. Ich bin seit 1 Uhr heute Nacht wach und habe nur die ganze Zeit gesagt, Herr, ich will diesen Freudenraum noch mehr ergreifen. Da gibt es einen Raum der Freude, ja, in seiner Herrlichkeit. Da ist Freude bis zum Abwinken. Ja, da ist voll die Freude. Ja, und zwar die Freude am Herrn. Ah. Lesen wir weiter, dass wir hier zum Ende kommen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions, Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer. Weißt du, Freudenöl statt Trauer. Meine Friseuse hat mir heute gesagt, sie muss den Laden jetzt dicht machen, vor lauter Corona, ja. Freudenöl kommt da, ja. Ich habe gesagt, da ist eine neue Hoffnung. Ja, da kommt eine neue Hoffnung, ja. Freude, ja. Freudenöl, das braucht unser Land, Freudenöl, ja. Die Kriegskramer in der Regierung, da ist einer kriegsgrämiger als der andere, die brauchen Freudenöl, ja. Die können ja sich nicht von sich aus freuen, die sehen nur Corona, hinten, vorne, oben und unten, aber die brauchen Freude, ja. Und nicht nur die, wir auch, du brauchst auch Freude, weißt du, wenn du eine Weile mal einen Tag lang in deiner Kraft gehst, dann bist du schon, also ich bin da am Ende, ja, du brauchst Freude. Du, das Freudenöl. Zieh dir mal das Freudenöl. Weißt du, das Gute ist ja, die Quelle ist ja in uns, auch das Freudenöl ist in uns. Und weißt, wenn du deine Hand, die anderen darfst du, auf die anderen darfst du nicht mehr legen, legst du auf deinen Kopf, da fließt die Freude rein, ja. Da fließt die Freude rein, ja. Da fließt die Freude rein. Ah, was noch so alles? Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Weißt du, das braucht unser Land so notwendig. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Alle haben so Angst, was kommt. Ja, aber wir nicht. Weißt du, wie machst du es lebendig? Du liest dein Wort und fängst an, es zu glauben. Ich habe jetzt heute ein Ruhmesgewand und keinen verzagten Geist mehr. Sag's mal, ich habe ein Ruhmesgewand. Verzagten Geist kenne ich nicht mehr. Kenne ich nicht mehr. Was ist das, ein verzagter Geist? Ah, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Du bist eine Terebinde, was immer das ist, irgendein Strauch. Ein immergrüner Strauch, so viel ich das weiß. Eine Pflanzung des Herrn, dass es sich durch sie verherrlicht. Weißt du, Gott hat dich selber gepflanzt, weil er sich verherrlichen will durch dich. Ja? Und du legst einfach den Schalter um und bist halt heute mal kühn, du bist heute mal fröhlich, du bist heute mal ein Ruhmesgewand. Ein Ruhmesgewand. Und du stehst auf und sagst, der Tag gehört mir. Ja. Das Wort gehört mir. Weißt du, alles, was da drin steht, hat Gott auch für dich geschrieben. Und für mich natürlich auch, aber auch für dich. Ja, die ganzen Verheißungen, kassier sie doch mal ein, die gehören mir. Jetzt ist es vielleicht mal nicht immer gelungen, aber dann fängst du wieder neu an. Die Verheißungen gehören mir. Das Wort gehört mir. Ich bin seine Gerechtigkeit. Sag's mal deinem Nachbar. Er glaubt mir das noch gar nicht, oder? Glaubt ihr mir das? Ich bin seine Gerechtigkeit. Marina, dich hat er gepflanzt als Terebinde. Sag mal, du bist eine Terebinde. Eine Terebinde. Zum Glanz seiner Herrlichkeit. Ja? Und die kommt aus uns hervor. Ihr Terebinden. Terebinden. Das gefällt mir. Und so gehen wir jetzt in diesen Lobpreis, weißt du, und erwarten alles, stehen wir auf zusammen. Ich bete noch, Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, Herr. Ich danke dir für deine Präsenz. Ich danke dir für deine Herrlichkeit hier. Und ich danke dir, dass du wirkst, wie du willst. Ja? Sag mal, Herr, du darfst wirken, wie du willst. Amen. Ja, wo die Freude ist, ist auch die Freiheit. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, teuer erkauft. Die Liebe ist zum Ziel gekommen. Vor aller Welt hat es gezeigt. Vollbracht, teuer erkauft. Die Liebe ist zum Ziel gekommen. Und nichts ist mehr, wie es mal war. Dein ist zu Sieg am Gold von Golgatha. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Vollbracht, teuer erkauft, die Liebe ist zum Ziel gekommen. Vor aller Welt hat er's gezeigt, er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Es ist vollbracht, teuer erkauft, die Liebe ist zum Ziel gekommen. Und es ist mehr, wie es mal war. Und Jesus ist der Löwe, er ist der Löwe von Juda, er ist das Lamm auf dem Thron, Halleluja. Du bist das Lamm auf dem Thron. Du bist auferstanden und du lebst in alle Ewigkeit. Du bist auferstanden und du lebst in alle Ewigkeit. Du bist auferstanden und du lebst in alle Ewigkeit. Du bist der Löwe von Juda. Du bist das Lamm auf dem Thron. Immer verschmolzen mit der Liebe. Danke, Jesus. Danke, dass du wirklich alles hingegeben hast aus Liebe zu uns. Du bist auferstanden und du lebst. Du bist nicht mehr in Kraft, du lebst. Der ist offen. Weißt du, der ist offen. Du kannst dich da jetzt andocken. Du kannst dich andocken. Du kannst dich andocken. Ja. Der Vater will uns, Gott will uns in ein Land führen, das von Milch und Honig überfließt. Ja. Und du sollst das Land einnehmen. Das ist schon immer sein Plan gewesen, dass du das Land einnimmst. Bist du bereit, dein Land einzunehmen? Ja, bist du bereit, einzunehmen? Ja, bist du bereit, einzunehmen? Ja. Nur noch auf sein Wort vertrauen, ja? Auf sein Wort vertrauen, dass es dir gehört, ja? Von Kaleb und Josua heißt es, in ihnen war ein anderer Geist, ja? Sie haben gesagt, wenn Gott für uns ist, nehmen wir dieses Land gewiss nicht ein. Wir nehmen es ein. Ja? Und dieses Land ist ja schon eingenommen. Jesus hat es eingenommen. Aber du musst hineintreten. Ja? Das ist ein Raum der Kraft. Das ist ein Raum seiner Gegenwart. Da musst du reintreten. Ja? Und sagen, das gehört mir. Das gehört mir. Das gehört mir. Es steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Ja, nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Ich trete da rein. Das ist mein Land, das Gott für mich bereitet hat, ja, wo du reingehen kannst, wo du dich volltanken kannst, wo diese Gaben sind, wo diese Fülle ist. Das ist ein Land, ja, wo wir nie zum Ende kommen werden, alles zu erfassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja, und bist du bereit, da reinzugehen, ja, und mehr zu verlangen, ja, einfach mehr zu verlangen, mehr zu wollen, ja, oder bist du zufrieden, so wie es ist, ja? Ich glaube, dass dieser Ruf einfach nach mehr, Gott fordert uns auf, wirklich nach mehr, ja, nach mehr zu verlangen in unserem Herzen, mehr zu wollen von ihm, mehr zu fordern von ihm, mehr zu erwarten von Gott, mehr zu erwarten, mehr von seiner Fülle, ja, mehr von seiner Freude, mehr von seinen Zeichen und Wundern, und zwar ganz konkret in deinem Leben, ja, in deiner Nachbarschaft, ja, in deinem Arbeitsumfeld, mehr zu verlangen einfach, mehr zu erwarten, weil Gott will dich benutzen, weißt du, ja, Gott will seine Herrlichkeit in dir zur Vollendung bringen, ja, er will, dass seine Herrlichkeit in dir zum Strahlen kommt, und sie strahlt schon, weißt du, sie strahlt schon. Was ist das für ein Geist, der anders war bei Kaleb und Josua? Es war der Geist des Glaubens, ja, der Geist des Glaubens, dass sie gesagt haben, ja, die haben genauso diese großen Leute gesehen und wie auch immer, aber sie haben immer gesehen, Gott ist mit mir, Gott ist mit mir. Wenn Gott mit mir ist, dann nehme ich jedes Land ein, ja, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Sag mir, wer kann gegen dich sein? Niemand kann gegen dich sein, ja, wenn Gott für dich ist, ja, wenn Gott für dich ist, dann ist dir alles Mögliche, das ist dir alles möglich, hat Jesus gesagt. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und alles heißt alles. Alles heißt alles. Ja, und zwar konkret. Ja, konkret. Gott fordert uns auf, konkret reinzutreten, das Himmelreich an uns zu reißen. Ja, und nicht mehr zu träumen, wie ist es irgendwann mal, wenn ich ganz zubereitet bin und wenn ich noch mehr im Herrn gewachsen bin und wenn ich noch mehr Offenbarung habe. Nee, weißt du, du bist jetzt schon da, das Land einzunehmen. Weißt du, du kannst jetzt schon hineintreten. Du kannst jetzt schon dein Land in Besitz nehmen, ja? Und ich spreche immer vom übernatürlichen Land. Vom übernatürlichen Land, ja? Jetzt in deine Situation reinzutreten oder in Situationen von Leuten, die du kennst, und das zu verlangen, das Übernatürliche, was da ist, das Übernatürliche, was da ist. Es gibt so viele Menschen, die leiden, die Jesus noch nicht kennen, ja. Und wir sind gefordert, einzutreten, ja, in das Land und unser Land auch zu verändern. Unser Land, unser Deutschland, zu verändern, den deutschsprachigen Raum zu verändern, ja? Ja, wo es heißt, ja, Deutschland ist hart und Deutschland ist nicht offen für Gott, was Leute sagen, was einfach nicht stimmt, weil Deutschland ist das Land, wo Milch und Honig fließen soll, wo wirklich Milch und Honig fließen soll, ein Land, das für seine Übernatürlichkeit bekannt werden soll und bekannt wird, weil es ist ja schon da im Raum, es ist da im Geist, ja. Aber sind wir bereit, da hineinzugehen? Sind wir bereit, das anzunehmen, da reinzutreten und zu sagen, ja, das ist für mich. Ich erwarte, dass sie Kranken gesund werden. Ich erwarte täglich, dass ich Worte der Erkenntnis habe. Ich erwarte täglich, dass Tote auferstehen, ja. Und nicht nur in meinen Träumen, weißt du. Da kann man lange davon träumen und da ist noch nichts passiert. Gott sagt zu dir, mach es konkret, ja. Werde konkret. Erwarte es in deinem täglichen Leben, ja. Erwarte die übernatürliche Versorgung, ja. Erwarte, dass du sein Liebling bist, dass du sein Günstling bist, ja. Erwarte, dass er immer mit dir ist, mit dir Gemeinschaft haben will. Und wenn du ihn suchst, dass dann die Fülle seiner Kraft den Raum flutet, wo du bist. Die Fülle deiner Kraft hier diesen Raum flutet. Erwarte das. Wie ist deine Erwartung, ja? Wie ist deine Erwartung an Gott, ja? Wie ist deine Erwartung? Was soll dein Leben ausmachen? Vielleicht hast du noch 20 Jahre, vielleicht hast du noch 30 Jahre, vielleicht hast du noch 40 Jahre, vielleicht hast du noch 80 Jahre, ja? Ich gehe von 80 aus, ja, aber wie auch immer, ja? Aber selbst wenn es nur 2 Jahre sind, aber ich möchte, dass sie in der Fülle seiner Kraft sind, 2 Jahre. Weißt du, ich pfeife auf 80 Jahre, die nicht von seiner Übernatürlichkeit geprägt sind und von seiner Herrlichkeit. Ich will das nicht mehr, weißt du? Ich will das nicht mehr. Ich will ein übernatürliches Leben haben. Ich will ein Leben in seiner Kraft haben, weil er hat's versprochen, weißt du? Ich habe es mir nicht ausgedacht. Er hat es da reingeschrieben in sein Wort. Da steht eine Verheißung nach der anderen drinne. Es steht einfach da drinne. Es steht da drinne. Und ich sage, Herr, hier steht's, ja. Hier steht's, da hast du es reingeschrieben. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Du hast es ausgedacht, ja. Und du hast Jesus geschickt, dafür, dass ich das alles einnehmen kann, ja. Dafür, dass ich da reintreten kann, dass ich das Land einnehmen kann. Warum sitzen hier eigentlich schon alle? Wisst du, wir wollen das Land einnehmen. Wir wollen unser Erbe einnehmen. Es gibt ein Erbe. Und hast du schon alles eingenommen? Wer von euch hat schon alles eingenommen? Wer von euch sagt, ich bin schon am Ende, mir reicht es eigentlich, das ist alles schon da, was ich mir jemals erträumt habe? Ich kann es nicht sagen, ja. Aber ich weiß, dass es da ist. Ich weiß, dass es da ist und dass es durch Glauben hervorgebracht wird, ja. Nicht durch Jammern, es wird nicht durch Lamentieren hervorgebracht, sondern durch Glauben. Und zwar Glauben heißt stehen auf seinem Wort. Stehen auf seinem Wort und so lange drauf rumzuklopfen, bis es in Erfüllung geht. Ja, oder wie auch immer. Wie auch immer, so lange, ja, Gott am Rockkittel erwischt und sagen, ja, hier steht es. Du hast es reingeschrieben. Ja, du hast es reingeschrieben. Und ich habe mich entschieden, alles auf diese eine Karte zu setzen. Auf sein Wort, ja. Und ich erwarte, dass es in Erfüllung geht. Und nicht morgen. Ja, morgen auch. Aber heute. Ich will es heute in Erfüllung haben. Und ich will es nicht erst nächstes Jahr in Erfüllung haben. Ja, oder wenn die nächste Konferenz kommt. Ich will es heute haben, ja. Ich will heute seine Fülle hier erleben. Ja, heute Abend kannst ganz konkret seine Fülle erleben. Seine Fülle erleben. Ja. Und Heilung, ich sage euch, Heilung ist immer da. Heilung ist immer im Raum. Weißt du, wo Gott sich aufhält, ist Heilung im Raum, ja. Und das kannst du zu jeder Zeit erwarten, ja. Wo Gott sich aufhält, da sind auch immer Worte der Erkenntnis im Raum. Ja, auch wenn du nicht gerade einen Intensivabend hast, es sind immer Worte der Erkenntnis da. Ja, und falsch machen kann man auch öfters mal was. Aber wir lernen ja, weißt du, wir lernen ja. Und lernen tust du nur, wenn du reintrittst und sagst, das gehört mir. Worte der Erkenntnis habe ich jetzt noch nie gehabt, aber heute Abend habe ich das. Heute Abend kann ich es mir vorstellen, dass Gott zu mir spricht. Und weißt du, wenn es falsch ist, keine Ahnung, ich habe auch schon falsche Worte gehabt. Ich sage es ganz ehrlich, ja, das ist gar nicht schlimm, ja. Das ist gar nicht schlimm, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass Gott heute Abend Kopfschmerzen wegnehmen will. Ist jemand da, der du aktuell Kopfschmerzen hast, das will Gott jetzt gerade wegnehmen. Ja? Ich glaube, dass jemand da ist. Kopfschmerzen, Nervenschmerzen habe ich gesehen, die Gott heilen will. Ja, ja, sei kühn und mutig. Komm vor. Ha? Komm ein Stückchen näher, ich höre dich so schlecht. Der hat Kopfschmerzen. Okay. Nervenschmerzen habe ich auch gesehen, ja. Ja, magst du beten gleich für deinen Sohn? Ja? Hast du ein Mikrofon für, oder? So. Genau. Unser Vater, ich bringe dir jetzt den Elias. Ich habe mich jetzt angesprochen gefühlt. Genau, danke, dass du wirkst mit Macht bei ihm, dass die nervliche Anspannung geht, der Stress geht, die Kopfschmerzen gehen, die Nasenatmungseinschränkung, dass es geht. Ich nehme in Anspruch, dass die Nase frei wird, dass der Stress geht, dass diese Anspannungssituation geht, der Schwindel geht, die Kopfschmerzen gehen, dass er in Freiheit reinkommt, in den Frieden und in Freude. Ja, genau, und das, was du für ihn vorgesehen hast. In Jesu Namen. Ja. In Jesu Namen. Amen. Danke. Amen. Danke. Ja. Jetzt mach mal fest. Moni, du? Der Schwäche und der Krankheit jetzt rausgeht aus ihrem Körper. In Jesu Namen, jeder Geist von Diabetes, jeder Geist von sonstiger Nebenwirkungen und Erkrankungen, in Jesu Namen, frei und los von dieser Plage. Wir erwarten das, Vater, wir erwarten das, eine vollständige Reinigung ihres Körpers, in Jesu Christi Namen. Und du sagst, wenn sie Hände auflegen, wird es besser mit ihnen werden, und so lege ich die Hand jetzt drauf, und in Jesu Namen erwarte ich eine vollständige Reinigung durch dein Blut von ihrem Körper jetzt, in Jesu Namen. Amen. Genau. Können wir nochmal aufstehen zusammen? Ich würde gerne nochmal in Sprachen beten, ja? Und du fragst einfach Gott nach dem Wort der Erkenntnis, ja? Lässt dir Zeichen was von ihm. Ich glaube, das sind sicher Sachen in euch, die Gott jetzt zu euch spricht. Wir beten kurz in Sprachen und dann gebe ich das Mikrofon frei. Ja, betet. Ja, regt den Geist an. Vater, ich danke dir, dass du jetzt zu Menschen redest, Herr. Das Wort der Erkenntnis, jetzt kommen Offenbarungen, Herr. Vater, ich danke dir dafür, ja, dass du auch Kühnheit schenkst jetzt und Mut, das weiterzugeben, was von dir ist. Und jetzt frage einfach Gott, den Heiligen Geist, was du weitergeben sollst, ob du was weitergeben sollst. Genau. Also es kann jemand da sein oder auch über Livestream, und zwar hast du unbewusst den Grabstein vor dem Grab deines Herzens zugemacht, also unbewusst, kann auch bewusst sein, und ich sah, wie Angst vor der Angst da ist, und zwar in bestimmten Situationen deines Lebens, wo du manchmal denkst, es geht gar nicht mehr weiter. Dir ist das manchmal aber nicht ganz bewusst, also es ist immer so, also so schleichend, und dann gibt es so Situationen, wo wirklich das zu ist und du kriegst da kaum Luft, und es gibt eine gute Nachricht für dich. Jesus hat den Tod besiegt, er möchte, dass du lebst, weil er ist aus dem Grab auferstanden, er möchte, dass du lebst und weitergehst, und er ist auch für die Angst vor der Angst gestorben am Kreuz, und er gibt dein Leben einen neuen Plan, und er hat seine Arme offen und sagt, komm heim ins Vaterhaus, komm heim, weil ich dich lieb habe und ich will, dass du lebst, und ich will deinen Weg ebnen, ich werde das, wo du im Moment keine Hoffnung drin hast, wirklich neue Hoffnung hineinsehen, und du wirst es sehen, dass sich unberührtes Land vor deinem Leben auftut, und du wirst diesen Schritt wagen, mutig und kühn weiterzugehen auch. Betest du noch gegen diesen Geist der Angst? Ja. Bindest du den auch? Papa, ich setze, wem auch immer das betrifft, jetzt einfach Leben in die Situation des Sohnes hinein, dass du wirklich die Wege ebnest, dass der Geist des Todes einfach weichen muss und wirklich bei dir am Kreuz ist. Und ich spreche auch hinein neuen Glauben, neue Hoffnung, neue Herrlichkeit, neue Gewissheit einfach und neuen Mut und Kühnheit. Kühnheit, wie die Söhne Kalebs und Josua einfach vorwärts gegangen sind, dass du neu dein Land einnimmst. Und das wird sich alles ebnen. Und vor allem, dass du Jesus als den Auferstandenen neu kennenlernst, der wirklich sagt, ich hab dich so lieb, mein Sohn. Ja, ich wollte ein Wort hinzufügen, da geht es auch um Liebe. Immer wenn ich in den Gottesdienst komme oder fast immer, sehe ich, wie so eine Himmelsleiter einfach runterklappt hier in den Raum, hier in die Mitte vom Raum, und dass da Engel kommen. Und ich habe Engel gesehen, die so rote, dunkelrote Kugeln gebracht haben. Und ich glaube, Gott hat die geschickt, und jeder, der will, kann so einen Engel zu sich einladen, weil die sind hier im Raum. Und die sind voll mit der Liebe Gottes, rote Farbe. Und Gott möchte die einfach platzen lassen über euch und dass seine Liebe sich über euch ergießt. Und Gott will euch wirklich sagen, ich habe euch von Herzen lieb. Ihr seid meine Gerechtigkeit und wirklich aus meiner Fülle. Nehmt Gnade um Gnade. Und ich will euch heute Abend markieren mit einer Farbe der Liebe. Rote Farbe, die nicht mehr raus sich waschen lässt aus euren Kleidern oder aus eurem Bewusstsein. Diese Farbe lässt sich nicht wegwaschen. Diese Farbe dringt ein in euer Bewusstsein, wie in eure Kleidung, ein Fleck, den man nicht mehr wegkriegt. Ihr seid markiert von meiner Liebe. Lebt in diesem Bewusstsein. Amen. Wer will das haben? Streck dich aus danach. Betest du? Ja. Ja. Herr, wir danken dir für deine Liebe und lass diese Kugeln, lass diese Ballons jetzt platzen, Gott. Lass die Liebe Gottes sich ergießen, Gott, ja, über jedes Herz, das sich geöffnet hat, über jede Seele, Gott. Markiere uns bis in die tiefsten Schichten, Herr, unserer Seele, unseres Bewusstseins, mit deiner Annahme, mit deiner Liebe, Herr, dass wir Geliebte sind, dass du uns umarmst, Herr, dass du uns an dein Herz drückst, Gott. Du drückst uns an dein Herz. Du drückst uns, Herr, an deine Vaterbrust. Du liebst uns, Herr. Deshalb hast du Jesus gesandt. Und wir nehmen diese Liebe, Herr. Wir drücken dich zurück. Wir lassen uns umarmen und wir drücken dich zurück. Ja, Herr, Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, Vater. Und Vater, du liebst uns, Herr. Und wir lassen uns ganz, ganz, ganz tief innig mit dir verbinden. Danke, Jesus. Du hast eine Verheißung bekommen von Gott. Halte an der Verheißung fest. Lass nicht los. Und wenn du denkst, da kommt nichts mehr, da bewegt sich nichts, hat Gott dich vergessen oder wie auch immer, nimm keine Ersatzlösung. Such nicht nach irgendeinem Ersatz. Such nicht nach einer zweiten Wahl. Das ist, wie Gott Abraham die Verheißung gegeben hat, dass er einen Sohn bekommen wird. Und da hat sich ja auch nichts getan. Und da hat Sarah gesagt, geh, nimm meine Magd und guck, dass du es so machst. Das ist aber nicht die Lösung, die Gott für dich hat. Halte wirklich dran fest. Gott hat dir nicht die Verheißung gegeben, um dann zu sagen, ich habe dich jetzt veräppelt, sondern weil Gott dich beschenken will. Halte dran fest und du wirst es erben. Amen. Noch jemand? Ich habe noch was, ja. Und zwar habe ich überall hier Geschenke rumliegen gesehen, aber keiner hat sie beachtet. Ja, ja. Irgendwie war die Wahrnehmung so, dass keiner diese Geschenke erkannt hat. Und Jesus kommt uns sogar so weit entgegen, dass die Geschenke von selber sogar aufgegangen sind. Ja. Und wir brauchen sie aber jetzt wirklich nur noch zu nehmen. Und ich setze das jetzt frei. Ja, ich setze in Jesu Namen, genau, diese Wahrnehmung frei für diese Geschenke. Die liegen überall da. die sind da, die sind wirklich da und die sind schon geöffnet und jetzt brauchst du sie nur noch nehmen, ja. Ich setze die Wahrnehmung für diese Geschenke frei und nimm einfach diese Kraft, die da ist. Nimm die Liebe auf, wie wir es gerade gehört haben. Nimm sie auf, ja. Spring hinein in diesen Liebesstrom. Nimm diese Liebe auf, bade in ihr. Nimm diese Kraft auf. Nimm einfach den Heiligen Geist auf und trinke und trinke und trinke von diesem Heiligen Geist. Nimm es einfach auf. Genau, es ist ja schon da. Es ist da und jetzt nimm es, nimm es, nimm so viel du willst, ja? Ja. Gut ist es, dass du hungrig bist nach mehr, aber das andere ist, nimm es, nimm das, was wirklich schon da ist, nimm immer mehr, dieses mehr, es wird immer mehr, je mehr du nimmst, desto mehr wird es. Nimm es einfach auf, nimm diesen Heiligen Geist auf, nimm diese Gaben, nimm einfach all diesen himmlischen Segnungen, ja, die wirklich da sind für jeden Einzelnen. Ergreif es neu im Glauben und gib dich nicht zufrieden mit dem, was du jetzt hast, sondern nimm mehr, erwarte mehr, nimm einfach mehr, mehr, mehr und immer mehr. Amen. Amen. Hast du genommen? Hast du deine Herrlichkeitsgymnastik schon gemacht heute Abend? Ja? Hast du genommen? Stell dir vor, stell sie konkret vor. Ja? Und weißt du, Gott, manchmal sind es so Sachen, wo man sich gar nicht trauen sollte, das wirklich für mich sein, aber Gott legt sie aufs Herz. Und wenn es nicht für dich ist, kriegst du es eh nicht, aber, aber Gott ist viel besser, als du dir vorstellen kannst. Ja? Ich habe für jemanden am Livestream gesehen, einen, ich glaube, wie heißt das Ding, diese Pflanze, ein Ficus Benjaminus, heißt das so? Ja, ja. Benjamini, wie auch immer. Und der dümpelt so bei dir in der Wohnung rum, der ist auch ein bisschen verlaust, habe ich gesehen. Ja. Und du hast ja schon mehrfach überlegt, ob du ihn entsorgen sollst und das Ding bekümmert dich eigentlich. Aber Gott will den heilen, ja. Gott will deinen Ficus Benjamini heilen, ja. Und du solltest es mal mit Sprechen probieren, ja. Also ich tue das jetzt nicht. Gott fordert dich auf zu sprechen zu dem Baum, ja, dass er lebt, ja, dass er sich entscheidet zu leben, entscheidet seine Abwehrkräfte stärken zu lassen, entscheidet, ja, gesund zu werden, ja. Sprich zu deinem Baum, ja. Und das ist ein Zeichen für dich, ja. Das ist ein Zeichen für dich, deinen Mund zu öffnen, ja, deinen Mund zu öffnen und dass Gott dich liebt, ja. Hat noch jemand was gehabt? Noch ein Psalm. Hatte den Eindruck von einer Person, die gerade angegriffen ist und wo Ängste und Zweifel immer wieder nagen, dass die Versorgung nicht reicht. Und in Psalm 37, Vers 25 steht, da schreibt David, ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Genau, und das rufe ich aus, einfach auch über diese Person, die angegriffen ist. Durch, ich glaube, es betrifft mehrere. Ängste, Zweifel. Bete einfach, ja. Ja. Vater, ich danke dir, dass du jedes dieser Herzen kennst. Und ich binde diesen Geist auch der Angst, der Verzweiflung über jedem Einzelnen. Und ich setze dieses Vertrauen frei. Glaube und Hoffnung, bei dir ist Zukunft und Hoffnung und es setzt sich frei über jedem Einzelnen. Du bist der absolute geniale Versorger und bei dir ist die absolut beste Sozialversicherung. Ja, genau. Bei dir ist wirklich alles, was jeder Einzelne braucht und du hast sie in deiner Hand. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut, weißt du, wenn das mal sitzt bei dir, dass Gott gut ist, das ist schon der Hammer, ja, weil er ist wirklich gut, weißt du, und er ist noch viel besser, als du dir das in deinen kühnsten Träumen erträumst oder erträumt hast. Gott ist gut, ja, Gott, sag's nochmal mit mir zusammen, Gott ist gut. Woo! Und jetzt kommt unsere geliebte Irma. Halleluja. Gott ist gut. Das kannst du immer sagen, weil das ist die pure Wahrheit. Das kannst du immer sagen, und wenn es dir nur so schlecht geht, in dem Moment, wenn du sagst, Gott ist gut, dann wird es dir bewusst. Und weißt du, wir sind die Privilegierten, die Erlösten. Und die Erlösten werden sein wie die Träumenden, und das sind wir. Und wenn es uns nicht gut geht, dann träumen wir von dem Guten, und dann kommt es zustande. Halleluja. Weißt du, Ostern, habt ihr schön Ostern gefeiert? Das Auferstehungsfest. Und ich habe mich echt gefragt, wie das sein kann, dass so viele Menschen sagen, für mich hätte Gott nicht sterben müssen. Für mich hätte Jesus nicht ans Kreuz müssen. Und ich brauche das nicht. Und da habe ich echt gefragt, warum ist das eigentlich so? Es kann doch gar nicht sein. Aber weißt du was, mir ist bewusst geworden, als sich Adam und Eva von der Schlange verführen ließen, da hat das Dilemma angefangen. Weißt du, seitdem stehen wir immer wieder an dem Punkt der Entscheidung, wo wir uns entscheiden, gut oder böse, Gott oder Satan, Leben oder Tod. Und Eva, die hat leider sich für Satan entschieden, hat dem mehr geglaubt und ist auf die Lügen reingefallen. Und das lesen wir im ersten Buch Mose 3. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können, steht in der Guten Nachricht Übersetzung. Und weißt du, das ist die Lüge an sich. Und mit dieser Lüge sind alle Menschen zur Welt gekommen. Mit dieser gemeinen, stinkenden Lüge. Weißt du, hinterlistig, gemein und dreckig hat der Teufel belogen die ganze Menschheit. Und dann kommt noch die Prägung dazu, wie wir aufwachsen. Weißt du, unter dem Geist der Welt, dem Zeitgeist, der genau dieser Lüge entspringt, mit dem sind wir aufgewachsen und geprägt geworden. Und so viele denken, okay, ich weiß, was gut und böse ist. Ich weiß, ich kann alles selber in die Hand nehmen. Ich bin wie Gott. Und dann sagen sie, für mich hätte Jesus nicht ans Kreuz müssen. Das ist traurig, gell? Und es tut uns richtig weh. Es tut uns richtig weh. Und es führt schnurstracks zu Krankheit, Sünde und Tod. Und das muss die Menschheit wissen. Es muss die Menschheit wissen. Weißt du, genau deshalb, wegen dieser Lüge, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Den Messias, den Erlöser, gesandt. Weißt du, er war gezeugt aus Gott. Er war wahrer Gott. Und er wuchs heran im Leib von Maria, der Jungfrau Maria, und war wahrer Mensch. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und am Kreuz hat er, weißt du, dieses Menschliche, diese Menschlichkeit in sich hat er am Kreuz zu Tode gebracht. Er hat diese Menschlichkeit, weißt du, das war nicht einfach. Er ging hier über diese Erde und hat sich voll ausgerichtet auf den Vater. Er wusste, mein Vater liebt mich. Er wusste, wer er ist. Er wusste und hat getan, was der Vater sagt und war gehorsam. Weißt du, er hat sich gedemütigt vor dem Vater, hat nur das getan, was der Vater will, hat an die Liebe geglaubt und war gehorsam bis zum Tod. Weißt du, er hat dem Menschlichen in sich, hat er widerstanden, durch das Göttliche in sich, durch das Vertrauen zum Vater, durch das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Durch das hat er das Menschliche, während er über diese Erde ging, besiegt. Weißt du, besiegt. Er hat es besiegt. Er hat dem Teufel widerstanden. Der Teufel kam und hat gesagt, das hier und alles gehört dir. Nein, hat er gesagt, es steht geschrieben. Und es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ihr kennt das alles. Und dann ging er ans Kreuz und dort musste er diese Menschlichkeit töten. Weißt du, am Kreuz kreuzigen, diese Menschlichkeit, das hat er gemacht, er hat's vollbracht. Er hat's vollbracht. Alles Menschliche, alles Widrige, alles Belogene, die Sünde an sich hat er zu Tode gebracht. Und weißt du, als er auferstanden ist aus dem Grab, da war nichts mehr da von dem Alten. Da war er pur aus Gott, 100% Gott, 100% Gott. Und weißt du was? Wir mit ihm sind genauso. Wir sind in seinen Tod getauft, begraben und auferstanden zu Neuem, zu diesem Göttlichen. Und das Alte hat nichts mehr an uns. Das ist die eigentliche Osterbotschaft. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, siehe, schau hin, such es. Halte nach Ausschau, ergreif es. Neues ist geworden. Neues ist geworden. Weißt du, es ist Neues. Wir sind neu. Es hat nichts mehr mit dem Alten zu tun. Das Alte ist ein für alle Mal gestorben. Wir sind unserem alten Fleisch nichts mehr schuldig. Nichts mehr. Wir müssen nicht danach fragen. Wir müssen nicht danach fragen, was war damals? Was war da? Nein, wir sind jeden Morgen neu. Weißt du, wir sind die Erlösten. Wir sind die, die entscheiden können. Und das müssen wir oft mehrmals am Tage uns entscheiden. Für das Gute, für Gott, für das Leben. Und das tun wir. Er hat es vollbracht, damit wir es vollbringen können. Er hat es uns einfach gemacht. Wir müssen nicht kämpfen mit unserem Fleisch. Wir stehen und gehen auf dem Fels Jesus Christus, der es für uns vollbracht hat. Er ist unser Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit. Weißt du, wir stehen auf dieser Wahrheit und haben mit dieser Lüge nichts mehr zu tun. Wir sind vollkommen abhängig von unserem himmlischen Vater, der immer für uns ist, der immer uns zur Seite steht, der immer die Lösung hat für uns, der uns aus jedem Dreck herausholt, der uns immer liebt, immer liebt. Wir haben es heute schon so gehört, weißt du, und diese Liebesbomben, die er heute austeilen will, die gefallen mir besonders gut. Die Liebesbomben, weil das ist genau das, was wir jetzt brauchen in dieser Zeit. Und wenn wir sie haben, wenn wir uns bewusst sind, wir sind die Liebesbomben, dann lassen wir die Liebe fließen und lassen raus, was wir haben. Das Leben, das Jesus Christus gebracht hat, die pure Liebe, es ist der Vater, es ist das Göttliche, das Übernatürliche und es hat nichts mit dem zu tun, was in der Welt ist. Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Weißt du, es ist ganz wichtig zu wissen, wir sind jetzt im Trainingslager, weil draußen in der Welt, da wird es nicht besser. Das Böse wird überhand nehmen und es steht geschrieben, dass in der letzten Zeit die Liebe bei vielen erkalten wird. Und das geschieht nicht bei dir und nicht bei mir. Sei da ganz entschlossen, sei da ganz entschieden. Entscheide dich jeden Tag neu für die Liebe in dir. Entscheide dich jeden Tag neu, mehrere Liebesbomben von Gott zu empfangen. Mehrere Liebesbomben über dir zu explodieren zu lassen. Weißt du, die Liebe, die muss weißglühend sein, die muss heiß sein, die muss so stark sein, dass sie diese dunkle Welt überwindet. Und es ist unser Glaube, der die Welt überwunden hat. Das ist der Sieg Jesu Christi, den er uns gebracht hat. Er hat uns befreit von jeder Lüge und hat uns das Leben gebracht. Amen. Amen. Weißt du, du wurdest freigekauft. Du wurdest freigekauft. Das ist das, was wir jetzt an Ostern gefeiert haben, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Sieg vollbracht hat für uns. Weißt du, die Ketten sind zerrissen. Weißt du, ein für alle Mal sind die Ketten zerrissen. Du wurdest freigemacht. Freigemacht. Weißt du, was heißt es, frei zu sein? Frei zu sein heißt, ja, von allem frei zu sein von dem, was dein Nachbar denkt, weißt du, frei zu sein, was von klein auf über dir ausgesprochen wurde, frei zu sein von Krankheit, weißt du, du musst auch Krankheit nicht mehr akzeptieren, du musst Mangel nicht mehr akzeptieren in deinem Leben, du wurdest frei gemacht, du wurdest frei gemacht und das ist das, was Jesus, diese eine Person, ja, er war nicht irgendeine Person, sondern er war der einzige und der erstgeborene Sohn Gottes. Aber eine Person, weißt du, die Mensch wurde, auf diese Welt kam, hat das für uns alle vollbracht. Weißt du, was ist das für ein gewaltiges Werk, was er vollbracht hat am Kreuz? In der Bibel heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, das hat Jesus getan. Das hat Jesus getan für dich und für mich und für alle anderen auch. Für alle, die ihn noch nicht kennen, hat er das auch getan. Ja, also für jeden hat er dieses Werk vollbracht. Weißt du, für die, die ihn jetzt noch ablehnen, hat er das Erlösungswerk vollbracht. Ja, weißt du, wir sind froh und wir sind dankbar, ja, und wir danken ihm dafür. Und wir ergreifen das, was er dadurch erkauft hat für uns, ja. Aber auch die, die ihn noch nicht kennen, die ihn ablehnen, weißt du, für die hat er es genauso vollbracht. Weißt du, das ist eine gewaltige Liebe. Das ist eine gewaltige Liebe, weißt du, die da dahinter steht. Das ist einfach diese göttliche Liebe. Du kannst es nicht aus dem Fleisch raus bewirken. Das ist nichts, was du dir im Natürlichen überlegen kannst. Ja, sondern Gott, weißt du, Gott kam auf diese Erde. Weißt du, so wie es die Irme hat sie gesagt am Anfang, weißt du, die Adam und Eva, weißt du, sie haben es abgegeben. Ja, aber Gott selber, er selber kam auf diese Erde und hat wirklich den Weg wieder frei gemacht. Er hat wirklich diesen Preis bezahlt. Er hat bewirkt, dass der Himmel wieder offen ist. Dass der Himmel wieder offen ist und dass wir wieder Zugang haben können zum Vater. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Dass wir uns nicht mehr eins machen müssen mit dem Weltlauf, ja, wo einfach viele Menschen noch drunter sind, weil sie Jesus nicht kennen. Sondern wir wurden herausgelöst, wir wurden herausgekauft aus diesem Weltlauf. Weißt du, wir wurden erlöst, wir wurden freigemacht. Wir wurden freigemacht. Du musst nicht das akzeptieren um dich rum, wo Unfreiheit ist. Weißt du, das musst du nicht akzeptieren, sondern da, wo du bist, Jesus in dir, ist Freiheit. Da ist Freiheit. Da, wo du hingehst, da kommt die Freiheit hin. Da, wo du hingehst, weißt du, da werden Kranke geheilt. Da, wo du hingehst, weißt du, verbreitest du die gute Nachricht. Da, wo du hingehst, weißt du, blüht es auf. Da, wo du hingehst, weißt du, da ist Wachstum. Da ist Wachstum. Geh in diesem Bewusstsein. Geh in diesem Bewusstsein, wer in dir ist. Geh in diesem Bewusstsein, dass der in dir lebt, der ein für alle Mal diesen Preis erkauft hat, der ein für alle Mal die Ketten zerrissen hat, zerbrochen hat, weißt du, der ist in dir. Wer sollte dich stoppen, wenn der dieses Werk vollbracht hat, in dir lebt? Wer sollte dich stoppen? Wer sollte dich stoppen? Sollte dich der Teufel stoppen? Weißt du, der damals besiegt wurde, ein für alle Mal? Wer sollte dich stoppen? Wer? Weißt du, wer sollte dich stoppen? Es sind Gedanken vielleicht, denen du Raum gibst. Ja. Es sind vielleicht Worte, die andere zu dir sagen, denen du Raum gibst. Weißt du, das sind Dinge, die dich vielleicht manchmal ein bisschen ausbremsen. Aber mit diesem Bewusstsein, wer in dir ist und mit diesem Bewusstsein, was er am Kreuz vollbracht hat, weißt du, wer sollte dich aufhalten? Wer sollte deine Berufung aufhalten? Wer sollte das aufhalten? Weißt du, wenn dieses, es hängt einfach an diesem Bewusstsein in dir, in diesem Bewusstsein, wer wir sind in Christus, in diesem Bewusstsein, wer er ist, der in dir lebt. Weißt du, wir können es ja nicht aus eigener Kraft heraus tun. Wir können es nicht machen. Ja? Wir können es einfach nicht tun. Ja? Aber wenn wir, es heißt ja auch, weißt du, wenn wir seinen Namen gebrauchen, wir gehen in seinem Namen. Wir gehen in seinem Namen. Er sitzt zur Rechten und wir sind hier auf der Erde. Und wenn wir in diesem Bewusstsein, mit diesem Namen gehen, Kranken die Hände auflegen, sie sagen, sei gesund in Jesu Namen. Weißt du, dann muss werden, was du sagst. Dann muss werden, was du sagst. Ja, lass nichts anderes mehr zu. Lass nicht zu, dass du irgendwie sagst, okay, jetzt habe ich einmal, zweimal, dreimal für irgendjemand gebetet und es ist immer noch nichts passiert. Weißt du, lass das nicht zu, sondern wenn der in dir ist, weißt du, Krankheit besiegt hat und derjenige, der zu dir gesagt hat, hey, wo du hingehst und in meinem Namen Hände auflegst, da werden Kranke gesund, weißt du, dann tu das. Dann tu das. Dann tu das. Ja? Und wenn du es 1000 Mal machen musst, bis du's siehst, bis es ins Sichtbare kommt. Aber dann tut es. Weißt du, das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, was er uns gegeben hat. Ein Versprechen, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, wenn wir da damit gehen, weißt du, dass es sichtbar wird. Weißt du, dass wir die Werke tun, die er getan hat. Und noch größere. Und noch größere. Und noch größere. Weißt du, gebt dir das mal, in der Bibel heißt nicht, weißt du, wenn alle Werke aufgeschrieben werden könnten, die Jesus getan hat, die Bücher würden nicht ausreichen. Und wenn er dann nachher sagt, und noch größere, weißt du, was soll das sein? Ich meine, ich kann es mir mit meinem Verstand nicht vorstellen. Ja? Das geht nicht. Aber daran siehst du, wie gewaltig das ist, ja? Wie gewaltig auch dieser Auftrag ist, den er uns gegeben hat. Wie gewaltig das ist. Also, weißt du, schätz dich nicht gering. Schätz dich nicht gering. Weißt du, jeder Einzelne, der in diesen Leib Christi eingefügt wurde, hat dieselbe Macht, hat dieselbe Power, die ihm Gott gegeben hat. Weißt du, jeder Einzelne, Gott gibt verschiedene Positionen, ja, Gott gibt unterschiedliche Berufungen auch, aber in jedem Einzelnen, weißt du, ist Christus lebendig. In jedem Einzelnen ist Christus lebendig. Weißt du, er ist in dir genauso lebendig wie in mir. Und er ist in unserem Pastor genauso lebendig wie in dir. Ja? Also, weißt du, denk nicht klein, sondern ergreife einfach diese Berufung, die er uns gegeben hat, ja? Wo er sagt, hey, in meinem Namen geht hin, treibt Dämonen aus. Ja? In meinem Namen geht hin, legt Kranken die Hände auf. In meinem Namen, weißt du, das ist ziemlich einfach, ja. Selbst wenn du denkst, weißt du, du kannst es nicht, kannst du dich auf seinen Namen berufen und sagen, hey, Krankheit weiche in Jesu Namen. Ja, das ist wirklich sehr einfach, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist nicht schwer, so, du kannst einfach, also ich sage jetzt, ich sage irgendwas und hänge Jesu Namen dran, aber weißt du, du kannst es tun, das, was er dir aufgetragen hat, treib Dämonen aus, heile Kranke, ja, alles in Jesu Namen. Weißt du, und das ist wirklich diese geistliche Wirksamkeit, die da dahinter steckt. Weißt du, wenn wir in diesem Bewusstsein gehen, die Irme hat es vorher gesagt, der Glaube, durch den Glauben wird es wirksam. Weißt du, und Glaube ist einfach das Bewusstsein. Wenn du weißt, das wächst auch in dir, weißt du, es ist sein Glaube in uns. Ja? Aber weißt du, das Glaube reift auch so heran und dann kommst du einfach in Situationen, wo du sagen kannst, ich weiß, dass er gesund wird. Ja? Ich weiß, dass der befreit wird. Ja? Das sind einfach Dinge, die in uns reifen, die uns Bewusstsein bilden, ja, auch durch das, dass wir, ja, je öfters wir es erleben, ja, umso ärger wird's auch zu unserem Bewusstsein, weil ich meine, dann du hast den Glauben, kannst gleichzeitig schon auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen, weißt du, und so kommst du immer mehr herein und du ergreifst immer wieder neue Bereiche. Weißt du, du streckst dich aus, wenn du gesehen hast, wie Kranke geheilt werden, weißt du, dann betest du auch und setzt frei, dass wirklich Gebundene frei werden. Ja? Oder was auch immer du sehen möchtest. Ja? Das, was Gott dir aufs Herz gibt, danach streckst du dich aus, ergreifst es, weißt du, und gehst mit dem, was er in dich hineingelegt hat. Ja? Diese mächtige Power, diese Auferstehungskraft, ja? Diese Auferstehungskraft, die das, was tot ist, ins Leben bringt. Ja, weißt du, es ist auch, diese Auferstehungskraft ist eine Kraft, die nicht einfach nur irgendwas bisschen aufhübscht, sondern diese Auferstehungskraft ist diese Kraft, die das, was tot ist, lebendig macht. Weißt du, hab dieses Bewusstsein, ja, nicht, dass du denkst, okay, jetzt bete ich einfach und dann wird es schon besser werden, ja, und weißt du, wenn die Situation noch so schlimm aussieht, denk dran, diese Auferstehungskraft ist diese Kraft, die den Tod wirklich wieder lebendig macht, aus dem Tod herausholt und lebendig macht. Ja? Und in diesem Bewusstsein gehen wir, jeder Einzelne von uns, weißt du, auf dieser Erde. Und wir verkünden die frohe Botschaft. Ja? Wir heilen Kranke, wir treiben Dämonen aus. Weißt du? So gehen wir, das machen wir. Ja? Seid ihr dabei? Amen. Amen. Genau, diese Auferstehungskraft, die lebt in dir. Und wir hatten schon mehrmals, weißt du, Gott ist gut. Und das kannst du einfach wissen, weißt du, das ist so etwas, was du einfach wissen kannst. Das ist, selbst wenn es in deinem Leben mal nicht so danach aussieht, du kannst wissen, Gott ist gut. Und kannst es auch einfach, weißt du, gerade wenn es nicht danach aussieht in deinem Leben, kannst du einfach sagen, das ist so. Und dann wirst du merken, in deinem Geist, da resoniert was, weißt du, da ist wie etwas, was sich regt und was sagt, ja, es stimmt. Weißt du, hast du vielleicht in der Situation, sieht es gar nicht so aus, du denkst, alles sieht aus, als würde es zusammenfallen, aber der Geist sagt, ja, es stimmt, Gott ist gut, Gott hat einen Plan. Und weißt du, gerade an der Ostergeschichte siehst du es ja auch so, die Jünger hätten es vielleicht besser wissen sollen, aber Jesus war gekreuzigt, es sah alles aus, als wäre es vorbei, als wäre es einfach so, die dachten, ja, jetzt ist der Messias da, jetzt wird alles gelöst und war ja auch so, aber sie haben dann gesehen, okay, jetzt ist er gekreuzigt worden, er hat es ihnen eigentlich mehrmals erzählt, dass es darauf rausläuft, aber sie haben es trotzdem nicht so ganz kapiert und dann dachten sie, ja, okay, was macht man jetzt, gehen wir wieder fischen oder so, weißt du, und es war aber Gott, alles in Gottes Plan, weißt du? Es war alles in Gottes Plan und es war alles mit einberechnet. Und so ist es auch in deinem Leben, weißt du? Sieht nicht immer so aus, als würde genau, als würde es gut rauslaufen, aber das ist nur, weil du nicht Gottes Sicht siehst, weißt du? Das ist nur, weil du nicht seine Sicht auf die Dinge hast, sondern eben deine begrenzte. Und deswegen, wenn du da einfach drauf bleibst und einfach sagst, okay, Gott ist gut und das wird sich so auswirken, dann kommt das auch so. Es ist in der Wissenschaft ist so, da gibt es diesen Energieerhaltungssatz und bei dem ist es so, das hat irgendwer, das war auch ein Christ, der ist eigentlich darauf gekommen, hey, wahrscheinlich ist die Energie in der Physik erhalten. Und das haben sie erst, hat man inzwischen, ist man ziemlich überzeugt, dass das so ist und es ist inzwischen auch so, dass man mehrere Experimente hat, wo es halt gar nicht danach aussah, wo es sah, okay, irgendwo fehlt da Energie. Und man hat inzwischen dann aber gesagt, okay, man hat dann neue Theorien entwickelt, wo man sieht, ah, okay, die Energie, die geht dahin, da gibt es neue Teilchen und dafür, da ist dann die Energie zu finden. Und so ist es immer so, weißt du, es sah ein paar Mal aus, als würde das nicht stimmen, aber es hat sich gezeigt, nee, es stimmt doch, es ist erhalten. Wir haben halt nur nicht genau genug hingeschaut, wir haben nicht gesehen, ah, da ist ja irgendein anderer Bereich, in den die Energie verschwindet. Und genauso ist es bei Gott. Es gibt vielleicht mal, dass du es nicht ganz siehst, wie das, was jetzt gerade passiert, in Gottes guten Plan reinpasst. Aber am Ende zeigt es sich halt trotzdem. Und was dafür braucht, in Petrus heißt es, im Petrusbrief schreibt Petrus, demütigt euch unter Gott und dann wird er euch erhöhen zur rechten Zeit oder so ähnlich. Und ich glaube, du musst dich halt demütigen, weißt du, musst halt sagen, okay, ich hab meine eigenen Pläne, ich habe meine eigenen Dinge, aber weißt du, du musst sagen, okay, Gott hat einen Plan, Gott hat, vielleicht passt es auch ein bisschen mit dem, wie ich sehe, aber ich sehe immer nur die Begrenzung, wenn du dich dann unter das, was Gott tut, demütigst, dann kann er dich zur rechten Zeit erhöhen und weißt du, das tut er noch, weißt du, es ist ja nicht so, dass wir uns demütigen, weil Gott sieht, gesehen will, wie wir irgendwie auf den Knien rumrutschen, sondern er will uns ja erhöhen, weißt du, das ist ja der zweite Teil, er sagt ja, er will uns ja erhöhen, er will uns ja in die Position reinsetzen, die er für uns vorgesehen hat und wenn wir halt in unserem eigenen da irgendwie rumeiern oder rummachen, dann kann er das halt nicht machen, dann kann er uns halt nicht in die Position, die er für uns hat, setzen. Deswegen musst du dich halt erstmal demütigen, musst du dich erstmal einsehen, okay, ich weiß nicht, was dran ist von Gott und ich lasse mich da führen. Und was ich da oft merke, ist, es braucht gar nicht so dieses, ist meistens echt nur, dass du akzeptierst, hey, Gott hat andere Pläne oder Gott hat einen viel besseren Plan, als ich es derzeit sehe. Und dann kommt es sogar direkt, weißt du, wenn du irgendwie auch in so kleinen Dingen, also ich meine, als ich mich auf meine erste Stelle beworben hatte, bei uns wird dann immer erwartet, dass man seine Gehaltsvorstellungen angibt. Und da hatte ich frisch vom Studium, wusste nicht, was man da so hinschreibt, habe irgendwas hingeschrieben. Und dann kam, okay, das war vielleicht ein bisschen viel und dann kam auch erst nichts zurück. Und das Interessante war, dann hatte ich irgendwann mal hat jemand mich beraten gesagt, ja, das und das ist eher der Bereich, den du dir da vorstellen kannst. Und dann habe ich halt das als Betrag angegeben. Und als ich dann meine Stelle bekommen habe, war interessant, dann haben die gesagt, ja, Tarifvertrag und so weiter, deswegen wird das jetzt doch der Betrag, den ich eigentlich angegeben hatte. Weißt du? Und so ist es auch mal in so kleinen Dingen, weißt du, du sagst einfach, okay, vielleicht ist, wenn du deine Vorstellung hast, ja, ich will mindestens so viel oder ich erwarte schon das und das oder ich erwarte schon das und das Wunder oder diesen Dienst. Ja, vielleicht, wenn du erstmal dich bereitstellst zu sagen, hey, okay, vielleicht fange ich erstmal unten an oder ich fange erstmal ein bisschen kleiner an, dann ist es auch so, dass Gott dich schneller hinbringen kann und auch in der Weise, wie er es machen will. Weil manchmal haben wir dann unseren Tunnelblick, der irgendwie einfach zu in die falsche Richtung zeigt. Das ist interessant, wenn man zu mir fahren will, also zu mir nach Hause, dann ist es so, da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Weg, da geht es dann durch einen Tunnel und dann ganz einfach zu finden eigentlich. Aber das Navi oder die meisten Navis haben scheinbar irgendwie eine andere Route, die sie da berechnen, die dann vielleicht 500 Meter schneller ist oder irgend sowas. Und deswegen sind dann viele, die dann zu mir gefahren sind, die kutschieren dann irgendwo in der Gegend rum. Und dann frage ich, ja, da ist doch direkt der Tunnel, warum fahren die hier nicht einfach da lang? Ja, das Navi hat es anders gesagt. Und weißt du, es ist manchmal so, du hast dann irgendwie deinen Tunnelweg und hast so irgendwie das, wie du es machen willst, und da sind dann 1000 Umwege vielleicht mit drin. Aber weißt du, wenn du einfach auf Gott vertraust und einfach diesen einfachen Weg gehst und dich da einfach demütigst und sagst, okay, vielleicht habe ich nicht alles raus, sondern den Weg gehst, dann wird es auch einfach. Und ich glaube, dafür ist halt auch, ja, da musst du auch manchmal musst du auch ein bisschen dranbleiben. Das ist, hatte ich vorhin noch das Wort im Englischen sagt man Perseverance, also das heißt so Durchhaltevermögen. Und das ist manchmal dann auch, wenn du so mit Gott gehst, musst du auch manchmal an so Dingen dranbleiben. Es ist nicht so, dass sobald es sich nicht mehr anfühlt wie Gott, muss das nicht unbedingt heißen, dass es nicht mehr ist. Weißt du, ich meine, wenn Gott dich führt, das hinzugehen, aber weißt du, oftmals fängt man dann Dinge an und dann wird es schwierig und dann, ich weiß nicht, ob das die geistliche Führung ist. Ja, ist halt ein bisschen schwierig geworden, aber weißt du, Gott würde dich da dann auch durchführen und dann musst du manchmal einfach dranbleiben. Weißt du, Perseverance, da steckt das Wort severe drin, also ich bin jetzt kein Sprachexperte, musst du die Valerie fragen, ob das so stimmt, aber das ist severe, ist das Wort, ist auch im Englischen das Wort ernst. Ich glaube, das ist so ein Stück weit drin, so ja, oder für mich heißt das so ein Stück weit, wie ernst meinst du es? Weißt du, Gott will dir ja alles schenken, aber weißt du, manchmal ist es halt so, will er auch wissen, willst du es wirklich auch? Wie ernst ist dir die Sache? Bleibst du da dran? Oder sagst du, wenn das erste Lüftchen weht, okay, nochmal gucken, so, weißt du? Und da geht es einfach, weißt du, deswegen einfach kannst du einfach da Schritte gehen, weißt du, das ist auch wie bei Jesus, weißt du, du kannst, als Petrus aus dem Wasser gegangen ist, weißt du, das waren einfach Schritte, die er gegangen ist. Das war einfach, das war jetzt nicht irgendwie, hat Petrus auch nicht geplant gehabt, so ja, jetzt sind wir auf dem Boot und dann gehe ich aufs Wasser, sondern der hat irgendwie gesehen, okay, da ist Jesus, der kann auf dem Wasser laufen, kann ich dann vielleicht auch, wenn er mich ruft. Und hat sich da rufen lassen, und dann ist das einfach auch, weißt du, dann, ich weiß nicht, du musst dann einfach diese Schritte gehen und dann vielleicht auch dranbleiben. Weißt du, bei Petrus war es dann so, der hat dann nach ein paar Schritten gesagt, ist ja schon irgendwie hohe Wellen und so. Aber, weißt du, wenn du einfach dranbleibst und einfach sagst, okay, das Wasser hat bis hierhin getragen, das wird auch weiterhin tragen. Weißt du, es wird weiterhin tragen. Und weißt du, ich glaube auch so ein bisschen diese ganzen Limits wegnehmen, weißt du, diese Grenzen wegnehmen. Weißt du, es gibt... Ich hab's auch in letzter Zeit immer wieder, weißt du, ich finde es nirgendwo in der Bibel, dass irgendwo steht so, ja gut, das war jetzt Paulus, das war jetzt Apostelgeschichte, tolle Wunder, aber das war's jetzt. Oder jetzt gehen wir auf halbe Fahrt voraus. Und nein, da steht nirgendwo, dass es nicht genauso weitergehen kann. Und es steht sogar noch mehr, es heißt ja, der Spätregen wird größer sein als der Frühregen. Das heißt sogar, dass es noch mehr werden wird. Also es ist eigentlich zu erwarten, du solltest gar nicht sagen, okay, vielleicht so die Hälfte von dem, was in der Apostelgeschichte und bei Jesus im Dienst war. Nee, du solltest sagen, sogar mehr, weil sogar Jesus hat gesagt, wir werden noch größere Dinge tun, als er getan hat. Also weißt du, erwarte, dass es sogar noch drüber hinausgeht. Und weißt du, erwarte das in deinem Leben und sei da auch, weißt du, sei da standhaft, weißt du, so auch so bei so Krankheiten oder wenn du Schmerzen in deinem Körper hast, erwarte, dass es einfach weggeht, erwarte, dass es einfach rausgeht. Und wenn es nicht gleich weg ist, dann bleib halt dran, dann bleib halt drauf stehen, dann stell dich halt drauf. Ich finde es dann immer, der Georg sagt es ja auch immer mit den, wie mit den Stöckel schon von Astrid, sich so reinzuhangen. Weißt du, du musst dich da auch ein bisschen rein, so seinen Stand einnehmen und sagen, okay, da stehe ich jetzt. Ja, einfach da drauf stehen und damit gehen. Und ich glaube, weißt du, dann ist auch egal, ob was es im Äußeren gibt, ob es jetzt Corona ist oder was danach kommen wird oder wie es weitergeht, dann ist das egal, weil einfach Gott steht ja über alledem. Weißt du, Gott steht da drüber. Gott ist nicht unter dieser ganzen Situation, sondern Gott steht drüber. Und wenn wir uns mit dem eins machen, dann stehen wir da auch drüber. Und dann können wir einfach da durch alles durchgehen und dann kann wirklich nichts das, was Gott in unserem Leben tun will, aufhalten. Genau, und so gehen wir. Amen. Ja, so gehen wir. Ups, so gehen wir. Wir lassen uns nicht aufhalten. Also, ich habe immer noch heute gesagt, Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung. Wenn du nicht willst, dass ich heute Abend predige, dann sag's mir, klar. Dann sage ich Andreas Bescheid, ich habe nichts. Und ich hatte immer nur in mir drin, danke Gott alle Zeit, und dann das Wort Vertrauen. Und dann dachte ich, okay, aber die Verbindung, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich mich heute Nachmittag hingesetzt an meinen Tisch, wo ich dann meistens schreibe. Da ist auch ein Fenster, dann gucke ich raus und dann kriege ich eine WhatsApp oder eine Nachricht, ein Lied zugesandt. Danke für diesen neuen Morgen, danke für jeden neuen Tag. Das kennen bestimmt viele. Das hat mich in meiner Jugendzeit begleitet. Damals war das richtig so ein Schlager. Und ich war oft in so einem Ferienhaus von unserer Kirche und da war ein Lautsprecher in jedes Zimmer und wir wurden jeden Morgen mit diesem Lied geweckt. Und ich finde das Lied herrlich. Und dann dachte ich, schon wieder danke. Dann soll ich es wohl doch machen. Und dann habe ich nochmal gebetet und dann sage ich, wirklich Heiliger Geist, also dann musst du mir schon irgendwas sagen. Ja, danke Gott alle Zeit für alles, das ist ein Recht des Gottes Jakobs, steht in der alten Luther-Übersetzung. Aber ich wusste nicht mal, wo es steht, genau, irgendwo im Psalm. Und dann habe ich eine Weile gebetet, nicht in Sprachen, ganz normal, einfach mit Gott so gesprochen. Und auf einmal habe ich in Sprachen extrem laut, ja, ich würde sagen geschrien, eine ganze Zeit. Und dann war es vorbei und ich wusste, irgendwas war passiert und ich habe gesagt, danke. Danke, danke, dass du dabei warst. Danke, dass es erledigt ist. Natürlich, ich habe keine Ahnung, was es war, weil ich habe in Sprachen gebetet und es war auch nichts um mich rum. Aber es hat mir nochmal gesagt, ja, das ist das Thema. Und als Monika eben dieses Bild hatte mit den Geschenken, die keiner wollte, dann dachte ich so, ja, es sind unsere inneren Augen. Es ist unser Herz. Sehen wir, was Gott uns gibt? Wir ja schon. Aber sehen die Menschen, die um uns rum sind, sehen sie es? Sehen sie, wie gnädig, wie wunderbar, wie herrlich, wir haben es ja vorhin gesungen, und wie allmächtig und wie großartig unser Gott ist? Und danken wir genug? Gott will ein dankbares Herz haben. Und ja, wenn wir so in dem, ich liebe das auch, Dämonen auszutreiben, kranke Zahlen und so. Ich liebe das auch und ich genieße das auch, wenn ich sehe, dass sie abhauen. Aber dann denke ich immer wieder, pass auf, Marian, dank Gott dafür. Er lebt in dir, er wirkt durch dich. Das bist ja nicht du, es ist ja er durch dich immer. Und für mich ist es extrem wichtig, wirklich, ja, für alles zu danken. Wenn ich morgens aufstehe, dann sitze ich eigentlich am Bettrand und dann sage ich, oh, danke Gott für diesen neuen Tag, keine Ahnung, was er bringt. Sieht grau aus, Schnee sogar, naja, okay, trotzdem, ich habe eine warme Wohnung, mir geht's wunderbar, vielen Dank. Oder wenn ich abends ins Bett gehe, fast immer, sage ich, oh, danke, ich kann ins Bett gehen, wann immer ich will. Ich habe ein warmes Bett, ich habe eine warme Wohnung. Ich bin keinem Rechenschaft schuldig, dass ich jetzt schon ins Bett gehe oder noch nicht ins Bett gehe. Ich kann einfach ins Bett gehen, wenn ich will. Danke. Weißt du, es gibt so viel zu danken. Eheleute dürfen danken, dass dann ihr Mann oder ihre Frau neben ihnen schläft. Es gibt so unendlich viel zu danken. Immer, ständig. Und dieses dankbare Herz, das will Gott. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, da dachte ich, okay, in Psalmen wird ja viel stehen, steht ja auch viel über Dank. Und dann bin ich auf Psalm 100 gestoßen. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, stellt euch freudig in seinen Dienst. Kommt zu ihm mit lautem Jauchzen. Denkt daran, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und ihm gehören wir. Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied. Okay, ist alter Bund. Wir haben dieses Danklied, den Tempel, ja, wir sind der Tempel, wir haben das in uns drin, weiß ja jeder. Betretet den Festplatz mit Lobgesang, preist ihn, dankt ihm für seine Taten. Dann hatte ich, ja, Dank ist so wichtig. Dank öffnet wirklich den Himmel. Und wenn du ein dankbares Herz gegen Gott hast, es ist völlig egal, was um dich herum passiert. Weißt du, Gott hat uns nie gesagt, macht euch Sorgen. Und wenn es mal schlimm wird, macht euch noch größere Sorgen. oder geratet in Angst oder geratet in Panik oder denkt daran, da kann ich nicht bei euch sein. Er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Dankt Gott alle Zeit für alles, steht in seinem Wort. Und dann manchmal schaltet sich der Verstand ein und sagt, okay, aber mir geht's ja nicht gut. Guck mal, ich habe kein Geld, ich habe, was weiß ich, bin krank, ich habe das nicht, ich habe das. Wie soll ich da dankbar sein? Das kann doch Gott nicht wollen. Nee, das will er auch nicht. Er will, dass es dir 100% gut geht und immer gut geht. Aber meckern, jammern, klagen, motzen, was auch immer, wie man sagen möchte, bringt dich nicht weiter. Dank Gott dafür, dass er ist. Dank Gott dafür, dass er dich liebt. Wir haben es gehört heute Abend. Dank Gott dafür, dass er die Liebe ist. Dank Gott dafür, dass er dich niemals verlässt. Du bist in ihm, du bist eins mit ihm. Wir sind eins mit ihm. Er kann uns nicht verlassen. Es ist so viel Grund, dankbar zu sein. Und manchmal müssen wir wirklich unseren menschlichen Verstand einfach ausschalten. Ich meine, der ist begrenzt. Gott ist nicht begrenzt. Ein dankbares Herz ist nicht begrenzt. Und es steht natürlich in Sprüche 3, Vers 5, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen, und ich füge dazu immer, egal welche Situation, ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Ist auch aus der guten Nachricht. Und dann dachte ich jetzt so gerade, dann sage ich das doch noch. Ich war kürzlich, bin ich mit Leuten zu einer mir bekannten Ärztin gefahren. Die kenne ich schon ganz, ganz lange. Also 30 Jahre. Und vor 25 Jahren ist sie das damals aus dem Krankenhaus weggegangen, in dem ich noch weiter gearbeitet habe. Und da fing das an mit meinem Herzen. Da war es also schon ziemlich, ja, das Herz funktionierte nicht mehr, wie es sollte. Es war noch nicht der Tag, wo es versagt hat, aber es funktionierte bei weitem nicht mehr, wie es sollte. Und sie hat damals immer mal die EKGs gelesen. Sie hat Ultraschall gemacht, sie hat Echo vom Herzen gemacht und hat dann eben auch gesagt, musst aufpassen und schon dich und lass dich krank schreiben. Und ich wollte mich nicht krank schreiben lassen, ich habe immer weitergearbeitet. Und sie hatte mich immer wieder gewarnt und darauf hingewiesen, bleibender Schaden und so. Und jetzt, als ich da mit hin bin in diese Praxis, eigentlich nur als Begleitperson, da sagt sie zu mir mal, was macht denn dein Herz? Ich sage, dem geht's gut, ist gesund. Und dann sagt sie, ich weiß jetzt gar nicht, hast du noch miterlebt, wo es dann total versagt hat? Wo die Kardiologin sagte, also entweder Herztransplantation oder in maximal 3 Tage leben sie noch. Da habe ich gesagt, nein, das lasse ich ja nicht machen. Wenn Gott mich jetzt holt, dann holt er mich jetzt. Wenn mein Leben zu Ende ist, dann ist es dann zu Ende. Da war ich gerade 50. Aber das war für mich so klar, ich lasse mir kein künstliches Herz einsetzen. Und dann hat ja Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, zu Hause kannst du aufhören zu beten, dein Herz ist geheilt, als ich mit einer Freundin gebetet habe. Und dann habe von der Sekunde an, habe ich nie zugelassen, dass mir jemand gesagt hat, dein Herz kann nicht geheilt werden so. Ich habe immer nur gesagt, egal wer was gesagt hat, Gott hat gesagt, kannst aufhören zu beten, dein Herz ist geheilt, dann ist mein Herz geheilt. Ich habe das schon erzählt. Und das habe ich jetzt dieser Kardiologin dann eben auch noch mal so geschildert, weil sie das nicht wusste. Und da sagt sie, ich möchte gerne Echo bei dir machen, Marion, darf ich? Sag ich, ja, wenn du willst, kannst du es machen, aber mein Herz ist gesund. Und dann, dann hat sie ein Echo gemacht. Und ich weiß ja auch, wie das so aussieht. Ich durfte ja auch zugucken. Und dann sagt sie immer nur, ja, der ganze Muskel, die Klappen, der Rhythmus, es ist alles optimal, es ist alles gesund, es ist alles, dein Herz ist vollkommen gesund. Sag ich, ja, sag ich doch. Wisst ihr? Und das ist das, was ich damit sagen will. Dankt Gott, lasst euch nicht irritieren. ich weiß nicht, wer es gerade gesagt hat, ich glaube Tobi, lass dich nicht von irgendjemand irritieren, ja, vielleicht ist es doch nicht geheilt. Wenn gebetet wurde, in dem Fall hat Gott es mir ganz klar gesagt, weil ich hatte diese Lehre nicht, ich hatte davon keine Ahnung. Neulich sagte jemand zu mir, naja, du hast einen starken Glauben gehabt. Nee, sag ich, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Er hat es mir gesagt und ich habe es angenommen. Weißt du, und das haben wir alle. Ich hatte keinen stärkeren Glauben als jeder andere von uns auch. Wir haben diesen Glauben in uns. Und wenn irgendwas ist und jemand hat für uns gebetet oder hat uns was zugesprochen, dann danken wir dafür, bevor es sichtbar ist. Es hat bei mir auch ein paar Monate gedauert, bis es sichtbar wurde. Aber ich habe nichts zugelassen. Ein paar Monate später bin ich durchs Mittelmeer gekrault, wo die Kardiologin sagte, das Wasser nie übers Herz. Das hält das Herz nicht aus. Weißt du, glaub sowas nicht. Gott ist, er ist der, der dich geschaffen hat. Jesus ist der Heiler. Nimm es an, fang an und danke dafür. Und erzähl es weiter, weil diese Frau war erstaunt, obwohl sie Kardiologin war. Und ja, das hat sie erstaunt. Aber die Menschen werden staunen über das, was du sagst, was Gott für dich getan hat. Sei dankbar und gib es weiter den Menschen und vertrau ihm. Vertrau nicht auf deinen Verstand oder was gerade deine Symptome sagen. Das geht vorbei, wenn du nicht zweifelst, wenn du daran festhältst. Wunderbar. Wir haben einen allmächtigen Gott. Amen. Amen. Wir haben einen allmächtigen Gott. Weißt du, er macht es alles einfach aus Liebe. Er ist wirklich die Liebe, der Ursprung in ihm. Er ist einfach die Liebe, er besteht aus nichts anderem. Ich glaube, das ist einfach das Material, aus dem er gemacht ist, dass er wirklich die Liebe ist. Und aus dem heraus fließen diese Heilungen. Also, weil das lustig ist, wenn man sich Gott anschaut, aus ihm kommt eben nichts Böses, sondern es kommt nur das Gute. Ne? Wir können Heilung anzapfen, wir können Befreiung anzapfen, wir können Freude anzapfen, weil unser Gott gut ist. Ne? Und er hat uns am Kreuz gezeigt, er ist gut, er hat uns bewiesen, er hat uns einen Vertrauensvorschuss gegeben und er will, dass wir wirklich dass wir Superspreader werden in seiner Liebe. Um mit den Worten der heutigen Zeit zu reden, weißt du, wir sind Superspreader seiner Liebe. Das ist unsere Berufung. Weißt du, er hat damals hier aufgemacht, damit wir seine Liebe überall verbreiten können. Und ich finde es in diesen Zeiten einfach so gut, dass wir die gute Nachricht haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir von dieser guten Nachricht Gebrauch machen können, weil irgendwie hört man gerade so wenig gute Nachrichten und eigentlich ist hier eine gute Nachricht schon seit 2000 Jahren. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir echt auch jetzt gerade die Zeit nach Ostern, da haben manche ja vielleicht mitbekommen, da war irgendwie was mit Jesus, dass man auch diese Zeiten wirklich nutzt und das den Leuten auch nochmal erklärt, für was war das nochmal gut, weil man kann sich das mit Worten einfach gar nicht erklären, aber ich habe es mal in einem Lied geschrieben, nichts ist so, wie es mal war, seit seinem Sieg am Kreuz von Golgatha. Und es ist wirklich so, seit diesem Sieg ist nichts mehr gleich. Seit diesem Sieg sind wirklich die Tore des Himmels geöffnet und es heißt, wie im Himmel, so auf Erden, und wir sollen den Himmel auf Erden bringen. Wir sollen von Gottes Liebe wirklich Zeugen sein und wir dürfen diesen Himmel hier auf der Erde bauen. Und es ist wichtig, dass wir uns ausrichten, dass wir uns fokussieren auf den Himmel, aber dass es nicht nur dabei bleibt, so okay, ich schaue jetzt auf den Himmel, sondern dass wir wirklich das, was wir im Himmel empfangen, auch konkret auf die Erde bringen. Unser Pastor hat es, glaube glaube, letzten Donnerstag gelehrt in der Schule. Wir gehen in verschiedene Räume rein, ne, die Gott uns zeigt. Und dann ist aber wichtig, dass wir diese Wirksamkeit dann auch mitbringen oder das, was er uns gezeigt hat, mitbringen und es hier auf der Erde bauen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir es konkret machen auch. Und ich glaube, dass der Himmel, das ist einfach so eine anfassbare Realität, ist einfach echter als das, was wir sehen und anfassen können, und wir ziehen es uns runter und ins Sichtbare. Und ich habe vorher gedacht an James Maloney, der hat einen Dienst in Kanada, und als er ein kleiner Junge war, ist er ab und zu bei so Ladies vorbeigekommen, die haben sich immer getroffen und sind hoch und runter gestiegen, wirklich im Himmel, und er hat es damals noch gar nicht alles so gerafft, was die da so gemacht haben, weil er war noch jünger, aber er konnte sich erinnern, da war so eine Tür und die sind immer durch diese Tür durchgekommen, rein und raus, und irgendwann später war er wieder in diesem Haus und hat festgestellt, da gibt es gar keine Tür, da ist nur Wand. Und dann ist ihm gedämmert, dass es wirklich wie so eine, also so ein übernatürliches Portal war. Und mir ist es vorher nochmal so eingefallen, dass das wirklich unser Auftrag ist, in den Himmel reinzugehen, Sachen zu holen, was es gerade braucht, und wieder rauszugehen und es zu verteilen und wirklich dieses Sichtbare, Anfassbare, was wir im Himmel erleben, was wir uns da ziehen, dass wir es mitbringen und dass wir es bauen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben nicht die Sicht verlieren, gerade jetzt auf den Himmel. Ich glaube, dass ich habe nicht mehr ganz die Zeiten im Kopf, wann diese Golden Candlestick hieß diese Vereinigung, wann die gewirkt haben. Aber ich glaube, es war so um die Zeit vom Zweiten Weltkrieg rum. Und ich fand es irgendwie beeindruckend als Deutsche, weil während dieser Zeit hatten wir als Deutsche ziemlich viele Probleme. Und andere, die haben sich getroffen, haben Fürbitte gemacht für die ganze Welt, unter anderem für Deutschland, und sind immer in den Himmel rein und raus. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist wirklich, also weil ich dachte, es war für mich jetzt absurd, mir vorzustellen, während da irgendwo Krieg war, sind andere immer hoch und runter in den Himmel. Aber genau das ist es. Wir müssen uns wirklich ausrichten, egal wie die Krise ist, dass wir nicht den Fokus verlieren auf den Himmel, auf das Übernatürliche. Gott ist ja da. Er hat ja den Himmel aufgemacht. Er ist allmächtig, er ist übernatürlich, aber er will, das haben wir schon oft gehört, er will ja durch uns wirken. Er will nicht von oben alles runterdonnern lassen auf uns, sondern er will, dass wir uns das, was wir brauchen, konkret abholen und dass wir nicht die Sicht auf den Himmel verlieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns gerade in diesen Zeiten echt ausrichten, dass wir trachten nach dem, was oben ist, dass wir nach dem Guten schauen, dass wir nicht den Fokus verlieren, weil wenn wir, also ich meine, je öfter du da rein und raus gehst, umso mehr kannst du mitbringen, umso mehr kannst du ziehen, umso mehr kann die Welt von dir letztlich profitieren. Ne? Also deswegen ist es wichtig, dass wir uns echt ausrichten innerlich. Wenn wir Erweckung wollen, dann müssen wir uns echt auf den Himmel ausrichten. Dann müssen wir es nicht auf, was ist da draußen eigentlich los, ausrichten, sondern da müssen wir uns wirklich fokussieren, und sagen, okay, ich will das, ich stehe hier so lange, bis hier eine Tür aufgeht und wieder rein und raus gehen können, bis wir alles mitbringen können, was Gott jetzt für diese Zeit für Erweckung in Deutschland, in Europa und weltweit hat. Aber es ist wichtig, dass wir uns wieder richtig ausrichten. Wir trachten nach dem, was oben ist. Wir trachten nach den offenen Türen. Und tatsächlich habe ich vorher wie eben so ganz große Flügeltüren gesehen, die auf waren. Und da waren Engel, die haben so reingewunken. Und letztlich ist es so, die Tür ist auf. Ne? Also der ganze Himmel ist offen, seit 2000 Jahren eben schon. Und Leute, lasst uns echt den Himmel stürmen und lasst uns das runterholen, was wir für diese Zeit jetzt gerade brauchen. Und wir werden das nicht irgendwo finden, nicht in irgendwelchen politischen Lösungen und so weiter, sondern wir müssen es uns aus dem Himmel holen, und dann wirkt sich's aus und dann kriegen Leute Inspiration von oben. Aber es ist wichtig, dass wir echt unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen, okay, wir reißen das Himmelreich an uns und wir gucken, was hat Gott für diese Zeit? Weil ich glaube, er hat Räume auch speziell für Krisenzeiten, sogenannte, auf der Erde. werde, da hat er Räume vielleicht mit Freude und noch mehr Freude, mit Angstfreiheit, mit Kühnheit, und das können wir uns holen. Wir können uns jetzt im Himmel die Wirksamkeit holen, die wir hier auf der Erde brauchen, aber wenn wir vor der Tür stehen und schimpfen über das, was los ist, dann wird gar nichts passieren. Also lasst uns wirklich trachten nach Gottes Himmelreich und lasst uns den Himmel hier bauen, indem wir uns ausrichten, indem wir nicht nach links und nicht nach rechts schauen, nicht auf die Nachrichten, nicht nach irgendwohin, sondern wirklich auf die Folgen dieses vollbrachten Werkes. Ne? Amen. Halleluja. Halte den Fokus. Ich glaube, das war ein guter Impuls von der Valerie, was über alles hinwegging. Ne? Die Irme hat es gesagt am Anfang, der Teufel kam und hat Adam und Eva belogen. Er hat Adam und Eva belogen. Sie hatten nicht den Fokus auf Gott gerichtet, sondern sie haben der Schlange geglaubt, und ab diesem Zeitpunkt hat der Teufel die Macht bekommen von Adam. Was Gott Adam gegeben hat, hat der Teufel sozusagen bekommen, diese Macht. Und der Teufel ist heute noch da und belügt dich. Er ist heute noch da und setzt irgendwelche Lügen in dich hinein, in dein Umfeld hinein, wo auch immer, und versucht, dich wegzubringen von Gott. Und da gilt es wirklich, den Fokus zu halten. Da gilt es wirklich zu sagen, nein, das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Das Wort Gottes sagt was ganz was anderes. Die Marion hat es gesagt, nein, das stimmt nicht, was der Arzt sagt. Es stimmt nicht, was ich vielleicht gerade fühle. Es stimmt alles nicht, weil Gott hat gesagt und sein Wort sagt, ich bin geheilt. Das ist Fokus. Das ist sich draufstellen und zu sagen, nein, ich weiche nicht da davon ab, was das Wort Gottes sagt. Und genauso ist es bei dir aber auch in deinem Leben, egal was es betrifft, ob es deine Arbeitsstelle betrifft, ob es jetzt vielleicht auch die Situation mit Corona betrifft oder was auch immer. Halte den Fokus auf Gott und sei dankbar. Sei dankbar alle Zeit. Sei dankbar alle Zeit. Wie kann ich alle Zeit dankbar sein? Ja, auch das. Auch das ist das. Wir haben es gehört. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Alles. Er hat alles vollbracht am Kreuz. Er hat dich zu einem Kind Gottes gemacht. Du bist ein Kind des Höchsten. Gott ist dein Versorger. Er hat dir zugesagt, dir wird es an nichts mangeln. An nichts wird es dir mangeln. Er hat dir zugesagt, du bist geheilt. Er hat dir zugesagt, ja, ich nehme sogar Wohnung in dir. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes lebt in dir. Und damit Jesus und Gott lebt in dir. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Jesus hat gesagt, ich hab's vollbracht. Das Leid hat ein Ende. Der Mangel hat ein Ende in deinem Leben. Ich hab's vollbracht. Welchen Fokus hast du jetzt in dieser Situation? Welchen Fokus hatte die Marion in ihrer Situation? Hat sie den Fokus gesagt und hat gesagt, okay, jetzt ist alles vorbei. Das Leben ist zu Ende. Hat angefangen zu jammern? Oder hat sie den Fokus gesehen und hat gesagt, nein, ich schaue auf Gott. Gott hat es mir zugesagt. Gott hat gesagt, ich habe dich geheilt. Und sie hat alles auf eine Karte gesetzt und hat gesagt, okay, ich glaube dir, Herr, ich glaube dir. Sie hat den Joker sozusagen gezogen und hat gesagt, okay, ich nehme den Joker. Egal was passiert, egal was, dir vertraue ich, Herr. Das ist der Fokus. Das ist der Fokus, den Gott eigentlich möchte von uns. Das Vertrauen, das ist das, was damals Adam und Eva sozusagen, das war die Sünde. Sie haben Gott nicht geglaubt, sie haben Gott nicht vertraut. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir alles, alles, alles gehört euch, steht im Wort. Alles, alles. Es liegt an uns, den Fokus einzuhalten. Das, was im Himmel ist, auf die Erde zu bringen. Das, was im Unsichtbaren ist, hier in diese Welt reinzubringen. Na, wir sind das Licht in dieser Welt jetzt. Wir sind das Licht. Wir sind das Salz dieser Welt. Wenn wir kein Licht mehr sind in dieser Welt, wer soll es dann sein? Gott ist es nicht. Jesus ist es auch nicht mehr. Er hat es an dich und an mich übertragen. Und jetzt liegt es an dir und an mir, dieses Licht hier reinzubringen. Jetzt liegt es an dir und an mir, in der Krise auch ein Licht zu sein für andere. Ich meine, die anderen laufen in der Dunkelheit rum. Sie wissen es ja gar nicht. Und wie wir auch gehört haben, Jesus ist für alle gestorben. Für jeden Einzelnen. Auch der, der noch nicht glaubt an Jesus. Aber wir sind ein Licht, um ihn jetzt zu Jesus zu führen. Wir sind ein Licht, um andere, ne, in ihren Herausforderungen beizustehen. Und dass sie sagen, wow, da ist ja was bei denen. Na, da ist ja was. Die sind ja gar nicht so wie die anderen. Warum haben denn die keine Angst in dieser Situation? Warum sind denn die ganze Zeit fröhlich? Warum sind denn die ganze Zeit dankbar? Was ist denn mit denen los? Was haben die, was ich vielleicht nicht habe? Ja, wir haben Jesus in uns, den Herrn der Herren, der über alles steht, der alles ermöglicht hat. Er lebt in dir und in mir. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht phänomenal? Und dieses Bewusstsein brauchen wir, diesen Fokus brauchen wir. Wisst ihr, der Teufel ist besiegt, er kann dir nichts mehr anhaben. Er kann dir nichts mehr anhaben. Er kann dir und deiner Familie nichts mehr anhaben. Er ist besiegt. Der Größere lebt in dir. Aber es wird Zeit, den Fokus einzuhalten. Es wird Zeit, nicht mehr den Lügen dieser Welt zu glauben, sondern es wird Zeit, auf ihn zu schauen, mit ihm zu wandeln, in ihm zu gehen, ihn wirken zu lassen durch uns. Wisst ihr, da ist die Herrlichkeit gar nicht mehr aufzuhalten. Da ist eine Erweckung gar nicht mehr aufzuhalten. Wenn du in deinem Leben anfängst, ihn wirken zu lassen, wenn du in deinem Leben anfängst, dich auf ihn zu fokussieren, dann wird Herrlichkeit sich in deinem Leben breit machen. Wenn wir als Gemeinde uns auf ihn fokussieren, seine Herrlichkeit fließen lassen, wisst ihr, wie viel Herrlichkeit sich hier ausbreitet? Wenn sich ganz Deutschland drauf ausrichtet, wisst ihr, was dann passiert? Wenn sich die ganze Welt drauf ausrichtet, dann wird Jesus wiederkommen. Nein, versteht ihr? Dann ist die Herrlichkeit da. Wir sind da, um Land einzunehmen. Wir sind da, um die Finsternis zu vertreiben. Wir sind da, um wirklich das, was im Himmel ist, hier auf diese Welt zu bringen, um noch größere Wunder zu tun, als es Jesus vollbracht hat. Und das geht nur, wenn wir den Fokus auf ihn haben. Das geht nur, wenn wir nicht mehr der Welt glauben, den Lügen dieser Welt glauben, sondern in ihm wandeln. In seiner Herrlichkeit wandeln. Halleluja, Halleluja. Wir sind zwar in dieser Welt noch, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ne? Wir sind Himmelsbürger. Wir sind, wow, wir sind neue Geschöpfe. Noch nie da gewesen. Eine neue Kreatur, aus Gott geboren. Was wollen wir denn noch mehr? Was brauchen wir denn noch mehr? Was? Ich sage euch, es geht nicht mehr mehr. Es geht nicht mehr mehr. Gott kann nicht mehr mehr tun, als dass er in uns lebt, dass wir die DNA Gottes haben, dass wir seine Herrlichkeit in uns tragen, dass er uns liebt, dass er für uns ist. Er kann nicht mehr mehr tun. Jesus hat es vollbracht und du kannst auch nicht mehr mehr tun. Es geht einfach nicht. Jetzt zählt es nur noch, einfach ihn als Herrn anzunehmen, mit ihm zu gehen, in seiner Liebe, ne? Uns keine Sorgen zu machen, uns nicht anlügen zu lassen vom Teufel, sondern einfach auf sein Wort zu stehen und sagen, ja, Vater, das ist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Du bist das Beste, was es gibt. Du liebst mich von ganzem Herzen. Du hast mich hier in diese Welt jetzt reingebracht, weil du mich haben möchtest, weil du einen Plan für mein Leben hast. Ich bin nicht umsonst hier. Nein, ich bin geliebt. Ich bin was Besonderes. Ich bin hier, um Menschen das Evangelium zu verkünden. Ich bin hier, um Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund. Ich bin hier, um Tote aufzuerwecken. Ich bin hier, um Wunder zu tun, deine Herrlichkeit zu verbreiten, mehr als jemals zuvor. Halleluja, seid ihr dazu bereit? Seid ihr dafür da? Das ist doch unser Auftrag. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und das Ganze voller Dankbarkeit. Denn warum sollen wir denn nicht dankbar sein? Nur weil meine Herausforderung kommt, nur weil meine Lüge vom Teufel kommt, sollen wir aufhören, Gott zu danken für das, was er getan hat? Ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Auch wenn mal die Stürme toben, wenn die Herausforderungen kommen, hast du allen Grund, dankbar zu sein. Weil du stehst hin und sagst im Namen Jesus so nicht mehr. Dieser Sturm ist jetzt Ruhe. Da ist jetzt Ruhe. Und der Sturm muss aufhören. Symptome müssen weichen. Mangel muss weichen. Weil du die Autorität bekommen hast des Höchsten. Und das ist unser Fokus. Unser Fokus ist nicht die Herausforderung. Unser Fokus ist nicht irgendwelche Symptome oder irgendwas, was in der Welt passiert. Du stehst drüber. Du bist über der Welt. Jesus hat die Welt überwunden. Und wir sind mit ihm Überwinder. Es ist kein Faktor mehr für dich. Der Teufel ist kein Faktor mehr für dich. Es ist egal für dich. Wenn du deinen Fokus auf ihn hältst. Halleluja. Und ich habe jetzt zum Schluss, hatte ich noch so den Eindruck, dass, ja, ich denke, jeder von uns hat irgendwas, was ihm auf dem Herzen brennt, was ihn Gott gerade jetzt auch, vielleicht hat er auch mehr, was ihn Gott gerade jetzt wirklich aufs Herz gelegt hat in letzter Zeit, vielleicht auch gerade eben. Und da möchte ich jetzt einfach mit euch wirklich jetzt nochmal so ein bisschen in die Ruhe reingehen, ne? Und dass ihr euch ausrichtet auf den Himmel, dass ihr euch ausrichtet auf das, was das Wort Gottes zu dieser Situation sagt und es wirklich, dass wir das runterziehen jetzt vom Himmel, dass wir das runterziehen vom Unsichtbaren ins Sichtbare. Ne? Da hat jeder von euch sicherlich jetzt was anderes auf dem Herzen, aber ich glaube, jetzt ist genau die Zeit, um das wirklich jetzt einfach runterzuholen. Ich weiß nicht, vielleicht Dieter, kannst du kurz vielleicht ein bisschen noch am Klavier spielen? Dass wir uns einfach jetzt kurz auf Gott konzentrieren, dass wir wirklich in die Ruhe reinkommen, alles mal wegfallen lassen, was vielleicht den Tag über war, was dich auch belastet, alle Sorgen, alle Ängste, wirklich tu sie mal zur Seite, schieb sie zur Seite, sag in Jesu Namen weg da damit. Jeder Geist der Angst muss jetzt auch weichen, auch am Livestream in den Namen Jesus, und ich spreche da jetzt wirklich diese Ruhe aus, diesen Frieden aus, und lasst uns da wirklich jetzt mal ausstrecken nach dem, was Gott dir jetzt aufs Herz gelegt hat. Lass es uns runterholen, wirklich vom Himmel runterholen in das Sichtbare. Ne? Und das machen wir, indem wir uns jetzt wirklich mal vorstellen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ne? Also wenn du Mangel hast, wenn du dein Bankkonto heute vielleicht noch im Minus siehst, ne, dann stellst du dir jetzt vor, wie wirklich das Geld hinter dir herläuft. Stellst dir wirklich bildlich vor, wie das Geld hinter dir herläuft. Wie du siehst, wie dein Bankkonto langsam wieder hier voller und voller und voller und voller wird. Ne? Wie zuerst eine 1 da steht und eine 0, wie auf einmal wieder eine 0 nach der 1 dahin purzelt, na, wie nochmal eine 0, also nicht davor, sondern dahinter immer weiter und weiter und weiter, und wie sich die Zahl immer weiter und weiter erhöht. Wenn du wenn du Angst hast oder irgendwas, wenn Ängste da sind, dann stell dir vor, wie Jesus in dir lebt, wie Jesus in dir leuchtet, wie das Licht in dir leuchtet. Stell dir einen dunklen Raum vor, wo du drin stehst, wo Jesus in dir lebt, wo das Licht anfängt zu leuchten, und die ganze Finsternis um dich herum muss immer mehr weichen. Der Raum wird immer heller und heller, wird erstrahlt und erstrahlt. Jede Angst verschwindet. Jede Angst verschwindet. Ja, wenn du es auf dem Herzen hast, für andere zu beten, stell dir vor, na, wie du da stehst, wie du hier vorne stehst, wie eine ganze Schlange dasteht von Menschen und du jedem Einzelnen die Hand auflegst. Einer, der im Rollstuhl ist, steht wieder auf. Einer, der seine Hände nicht mehr bewegen kann, kann seine Hände wieder bewegen. Der nicht mehr sprechen kann, kann wieder sprechen. Der nicht mehr hören kann, kann hören. Wenn du selber betroffen bist mit Symptomen, Na, leg deine Hand auf das Symptom. Leg deine Hand auf das Symptom und stell dir vor, wie es einfach weggeht, weil die Herrlichkeit Gottes da ist. Die Herrlichkeit Gottes ist in diesem Raum. Also tauch ein in den Himmel. Geh die Leiter hoch. Geh in den Raum, was du benötigst. Guck dich um, was es alles Herrliches gibt. Und sei nicht sparsam. Nimm so viel, wie du tragen kannst und bring's runter. Halleluja. Halleluja. Der Heilige Geist ist da, auch bei dir am Livestream. Mach mit. Lass dich wirklich fallen. Geh in diesen Raum. Ja, da sind einige, die sich gerade freuen in solchen Räumen, die sich, ja, die ihr Glück noch gar nicht so fassen können. Wirklich, nehmt es mit. Halleluja. Halleluja. Gerade habe ich so eine Kniescheibe gesehen. Also wenn du hier oder am Livestream Probleme mit dem Knie hast, Halleluja, in Jesu Namen, ein vollständig neues Knie spreche ich dir jetzt zu, in Jesu Namen. Wow. Halleluja. Halleluja. Du hast mit Haarausfall zu kämpfen. Ich habe so Perücken gesehen, aber es sind wirklich dann echte Haare, ne? Und ich spreche dir jetzt zu, im Namen Jesus, jeder Haarausfall hört auf und die Haare wachsen wieder wunderbar. Ja, ich habe prächtige Haare gesehen. Halleluja, wenn es dich betrifft, greif es jetzt und nimm's. Halleluja. Dann habe ich neue Augen gesehen. Du hast so Schleier um die Augen immer. Wie so ein Schleier, wie so ein Nebel. Und in dem Namen Jesus spreche ich jetzt hier wirklich, ja, neue Augen hinein. Neues Sehvermögen. Jeder Schleier verschwindet. Danke, Herr, für neue Augen. Vollständige neue Augen. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Dann habe ich noch Eltern gesehen, die sich um ihre Kinder sorgen oder um ihr Kind sorgen. Lass los, sagt Gott. Ich kümmere mich drum. Lass jede Sorge los. Halleluja. Halleluja. Und Gott berührt dein Kind, da wo es jetzt Gnade benötigt wird. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Nimm das, was du brauchst, wirklich. Wenn du schon wieder runtergegangen bist, geh nochmal hoch und guck, was es noch so gibt. Da gibt es noch viel mehr. Du hast auf dem Herzen Erweckung, du hast auf dem Herzen Menschen wirklich von Jesus zu erzählen. Bisher hast du ja schon einige erreicht, aber Gott sagt dir jetzt zu, da warten nicht nur 10, da warten nicht nur 100, da warten nicht nur 1000 auf dich, sondern warten Zehntausende auf dich, ja Hunderttausende. Und das spreche ich dir jetzt zu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Packt eure Taschen nochmal voll und bringt es wirklich runter. Die Menschen warten hier. Sie brauchen es. Sie brauchen uns. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen den, der in uns lebt. Sie brauchen das Licht. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Ist Gott nicht wunderbar? Ist Gott nicht fantastisch? Wow, wow, wow, wow. Darf ich fragen, ist jemand in den Raum reingegangen, hat jetzt wirklich mal was runtergeholt und hat er da, ja, hat es geklappt bei euch? Ist es, ja? Habt ihr, ja, ihr nickt? Das ist schon mal fantastisch. Stellt euch drauf, verliert den Fokus nicht jetzt, ne? Also jeder, der jetzt genickt hat und wo es geklappt hat, wo ihr was runtergeholt habt, verliert den Fokus nicht. Ihr habt das jetzt vom Himmel runtergeholt, ne? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht in dem Augenblick sichtbar ist. Bleibt standhaft. Es ist da. Es ist da. Und es wird sichtbar sein. Bleibt wirklich dran. Und Gott ist wirklich so fantastisch. Er will uns jeden Wunsch erfüllen. Und wir können gar nicht so einen großen Wunsch haben, den Gott uns nicht erfüllen kann. Es gibt das gar nicht, ne? Weil Gott ist riesig. Also bleibt wirklich drauf stehen und verliert den Fokus nicht. Halleluja. Halleluja. Genau. Und auch wir wollen jetzt einfach unsere Dankbarkeit hier nochmal zeigen und wirklich Gott hier auch nochmal die Ehre geben und mit einer Spende, mit einem Opfer, mit einer Opfergabe. Ihr habt jetzt alle ja unter eurem Sitz die Spendenbescheinigung. Ihr könnt aber auch ein Bar geben, wenn ihr wollt, die am Livestream, ich weiß nicht, ob ihr es einblenden könnt. Ihr könnt per Payball geben oder ihr könnt das Geld auch überweisen. Ich weiß nicht, haben wir es da? Ist da noch jemand? Ja, genau, hier erscheint es. Genau, also ihr habt die Möglichkeit, wie gesagt, es zu überweisen oder mit Payball zu bezahlen oder per Kreditkarte. Genau, Gott ist wirklich, er ist nicht angewiesen auf unser Geld, aber wir ehren ihm da damit. Ne? Wir ehren ihm mit unserem Geld und wir geben ihm da einfach ein Opfer rein. Genau, dann können die Ordner durchgehen. Und das Einsammeln. Halleluja. Gott ist wirklich fantastisch. Ne? Und wir können ihn eigentlich gar nicht genug ehren. Wir können gar nicht genug dankbar sein. Ne? Also ich habe es mir wirklich angewöhnt, auch wenn ich in der Früh aufstehe, das Erste, was ich mache, bevor ich so richtig meine Augen überhaupt offen habe, ist erstmal guten Morgen zu sagen zu meinem Papa, guten Morgen zu Jesus, guten Morgen zum Heiligen Geist zu sagen, ne? Und ihm erstmal danken. Ne? Erstmal dankbar zu sein, weil, also ich weiß nicht, irgendwie, ich kann gar nicht mehr anders, als wirklich dankbar zu sein, was er schon in meinem Leben getan hat. Und er hat noch so viel vor und das ist einfach gewaltig. Und das ist ein ganz anderes Aufstehen, sage ich euch. Also wenn ihr es noch nicht tut, versucht es einfach mal. Ich sage euch, euer Morgen läuft schon mal anders, wenn ihr einfach mal voller Dankbarkeit und ja mit Freude einfach mal guten Morgen sagt. Einfach mal guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Papa. Es kommt immer zurück. Guten Morgen, mein Sohn. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Valerie. Guten Morgen, Andrea kommt dann zurück. Ne? Da kommt dann wirklich, da kommt schon mal so ein Schwung von Liebe erstmal wieder rüber. Ne? Und wenn du das schon mal in der Früh hast, da geht schon mal ganz anders in den Tag. Also wenn ich auch schon wieder aufstehen, schon wieder Sonntag, schon wieder zur Arbeit. Nein, ich darf zur Arbeit, Halleluja. Na, heute wird wieder ein genialer Tag, heute wird wieder ein super Tag. Herr, was kann ich heute für dich tun, was ist heute auf dem Programm? Na, es ist ein interessanter Tag, es ist schon mal ein ganz anderes Aufstehen. Na? Da gibt es kein Aufstehen auf dem falschen Bein oder so, nein. Es ist egal, mit welchem Bein du aufstehst, es wird immer gut. Halleluja. Genau, segnen wir noch die Sammlung. Ja, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gegeben hat, Herr. Ich danke dir, Herr. Du bist ein Gott, Herr, ja, der für deine Kinder das Beste will, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass da, wo Mangel war, dass jeder Mangel jetzt verschwindet, Herr. Ich danke dir, Herr, ja, da wo schon was ist, dass da weiter Überfluss dasteht. Denn du bist ein Gott des Überflusses, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, für jede einzelne Gabe in Jesu Namen, Herr. Amen. Amen. Wow, wir haben einen genialen Gott. Wir haben wirklich einen super Gott. Und ich bin wirklich begeistert. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ich höre jetzt einfach auf, weil ich könnte noch stundenlang über Gott begeistert reden, weil es fasziniert mich immer wieder. Aber ich gebe zum Schluss noch die Ansagen. Dann wissen wir, was uns diese und nächste Woche noch erwartet. Genau. Am Donnerstag ist keine Veranstaltung, das heißt, die Glory Live Schule geht erst wieder nach den Ferien am 15.04. weiter. Dafür ist am 9.04. Spricht der Pastor Georg bei einem sehr bekannten französischen Dienst in Paris. Übersetzt heißt dieser: In Paris ist alles möglich, oder Paris, alles ist möglich, je nachdem, aber im Grunde die Aussage ist: Na, alles ist möglich, da wo auch Gott ist. Na. Genau, in Paris ist alles möglich. Da gibt es seine prophetische Botschaft für Frankreich und die Nationen weiter. Und es wird auch in Deutsch und in Französisch ausgestrahlt. Genau, da sieht man den Link. Ich weiß nicht, ob auf unserer Webseite auch noch ist der Link. Tobi? Steht auf dem Banner. Genau, okay. Also da könnt ihr dann auch nochmal einfach reingucken. Da kannst du kostenlos dran teilnehmen und das angucken. Am Sonntag, am 11.04. um 10 Uhr ist wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Parallel ist wieder Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren. Wieder für ja, 4 Gruppen. Und die Anmeldung ist von 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Lade da auch alle deine Bekannten, Freunde und Verwandten ein. Es wird wieder ein super Gottesdienst werden. Am Dienstag, den 13.04. sind wieder Gloryhäuser. Das sind Mini-Gottesdienste an verschiedenen Orten und Regionen. Und diese Treffen finden auch im Lockdown statt. Weil es sind ja Mini-Gottesdienste, ne? Da muss man nur das Infektionsschutzkonzept wird da beachtet und so weiter. Also das heißt, die können auch weiterhin live stattfinden. Eine Liste von den Gloryhäusern hängt an den Pinnwänden aus. Genau, und auch das empfehle ich jedem, der noch keinem Gloryhaus ist, wirklich nehmt dieses Angebot wahr, einfach nochmal im kleineren Kreis Gott wirken zu lassen, Gott zu erleben, das Wort zu hören. Es ist wirklich fantastisch. Genau. Am 24. und 25.04. ist wieder Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Und da sind am Samstag die Heilungsräume, für die man sich aber im Vorfeld anmelden muss. Das könnt ihr machen unter der E-Mail-Adresse astrid.bauer@glorylife.de. Da könnt ihr euch also, wie gesagt, anmelden für den Samstag für die Heilungsräume. Genau. Alle weiteren Informationen und was sonst noch in eurem Umfeld so passiert von Glory House, findet ihr auf glorylife.de oder im Infoblatt im Aufbruch, den ihr auch draußen findet. Halleluja. Genau, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen super genialen Abend. Kommt gut nach Hause und geht wirklich in dem Bewusstsein nach Hause, geht wirklich in dem Bewusstsein weiter, in diesem Fokus weiter. Gott ist genial, es gibt kein Unmöglich. Der, der in euch lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Es gibt keinen Größeren und der lebt in euch. Also fokussiert euch wirklich darauf, nicht auf Umstände, auf Lügen, auf Herausforderungen, sondern auf sein Wort und geht da wirklich in seinem Wort voran. Ihr seid das Licht, ihr seid gesegnet. Halleluja. Amen.